Who's Podcast? Swerve's Podcast. Wir haben einen neuen World Champion und einen neuen besten Wrestler der Welt. Macht das AEW Dynasty zu einem durchgängigen Erfolg oder war es doch eher F von Dynasty gleich X Quadrat? Das war ein Witz für alle Mathematiker von euch. Alles Wichtige vom Pay-Per-View und den Weeklies hört ihr jetzt in der Elite Hour. Ich heiße nicht nur Stefan, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei wrestling-infos.de. Es ist gerade Dienstagabend und somit liegt AEW Dynasty mittlerweile knapp 2 Tage, also knapp 48 Stunden in der Vergangenheit. Damit die Elite Hour aber heute keine 4 bzw. mit Pre-Show 5 Stunden dauert, werden wir uns großteilig eigentlich nur an Dynasty entlang hangeln und das Relevante der Weeklies dazu so ein bisschen einstreuen. Das mache ich selbstverständlich heute nicht alleine, sondern mit Thorsten. Hallo und wie geht's dir? Hallo, ich bin geschlaucht, viel Wrestling, AEW Dynasty, in der Nacht davor TNA Rebellion, viel geiles Wrestling am Wochenende geschaut und jetzt drüber talken. An der Stelle auch direkt schon mal ein bisschen Eigenwerbung eingestreut. TNA-Podcast hast du auch aufgenommen direkt schon? Genau, den habe ich am Sonntag mit Daniel zusammen aufgenommen, ist gestern rausgekommen. Also unser neuer Six-Sided Talk zu Rebellion und sei empfohlen, auch eine sehr nice Show. Ich habe mir überlegt, das anzusehen, aber als ich dann gesehen habe, dass Dolph Ziggler, also Nick Nemeth, ja, verloren hat, da war ich schon zu schlecht gelaunt, als ich gesagt habe, nee, guck ich aber, mich an. Aber weißt du, wer nach dem Match rausgekommen ist? Matt Hardy war am Ende draußen, richtig? Broken Matt Hardy. Wonderful. Ja, weiß ich nicht, ob das für mich das große Argument ist, zu schauen. Also Matt Hardy in allen Ehren, aber naja. Nein. Also die Matchqualität bei Rebellion war im einen oder anderen Match auch ganz gut. Also da gibt es zum Beispiel das Match von Frankie Kazarian gegen Eric Young, Full Metal Mayhem oder das dritte Aufeinandertreffen von Josh Alexander und Hammerstone. Das waren schon Matches, die man sich durchaus anschauen kann. Okay, ihr habt es auf jeden Fall jetzt hier gehört, diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Auf jeden Fall bei den Matches große Cook-Empfehlung von Thorsten. Bevor wir jetzt zu Dynasty kommen, wie immer ein bisschen die News noch der Woche eingestreut. Viel gab es da auf jeden Fall nicht. 2 Sachen, die vor allem, glaube ich, auf den sozialen Medien so ein bisschen rumgegangen sind, ist einmal die Geschichte um Nyla Rose, die in dem Bundesstaat Oklahoma in Ring gestiegen ist und dafür halt jetzt, beziehungsweise AEW auch, dafür verwarnt wurde, weil Nyla Rose bekanntermaßen als Transgender-Person dann gegen eine andere Frau im Ring stand und das halt nach den Richtlinien von dem Bundesstaat Oklahoma beziehungsweise der Oklahoma State Athletic Commission das nicht erlaubt ist. Ja, das war auf jeden Fall Gesprächsthema in den letzten Tagen. Ich glaube, also ohne da jetzt zu viel drüber zu reden, ich glaube, man kann drüber sagen, in kompetitiven Sportarten wäre das auf jeden Fall, glaube ich, eine große Diskussion wert. In einem geskripteten Wrestling-Szenario ist es, glaube ich, ein bisschen, ja, überdrüssig, glaube ich, da eine große Diskussion zu führen, einfach weil der Gewinner steht fest, es ist keine kompetitive Sportart. Warum man da jetzt eine Person bzw. AEW selbst dann irgendwie verwahren muss, ist, glaube ich, eine ziemlich unsinnige Debatte. Ja, Zukunft, ob AEW bzw. Nyla Rose dann nochmal in Oklahoma auftreten, beziehungsweise wenn AEW Nyla Rose booken möchte, ob diese Shows dann nochmal in Oklahoma stattfinden werden, bleibt noch offen. Ansonsten eine andere Sache, die so ein bisschen vor allem durch Twitter durchgegeistert ist. Ein Forbes-Ranking hat die wertvollsten Kampfsport- bzw. Wrestling-Companies in einem Ranking zusammengefasst. Platz 1 ohne jede Frage UFC, Platz 2 WWE mit knapp 7 Milliarden, also 6,8 Milliarden US-Dollar geschätzter Wert. Und Platz 3 kommt auch schon unser AEW mit 2 Milliarden US-Dollar, also 4,8, Entschuldigung, Milliarden weniger als WWE. Aber dafür, dass die Company erst wenige Jahre alt ist, ist das schon ein erstaunlich guter Wert. Oder was sagst du dazu? Definitiv. Nun, jetzt meine Frage, sind da jetzt nur amerikanische Companies drin berücksichtigt oder zum Beispiel auch sowas wie AAA aus Mexiko oder New Japan aus Asien halt? Na, weil ich weiß jetzt nicht, was jetzt zum Beispiel so ein New Japan als, ich sag mal, Gesamtwert hat. Also offiziell ist es eine Liste der wertvollsten Kampfsportarten, also Kampfsport-Companies der Welt, also nicht nur USA. Wenn man sich aber Platz 10 anschaut, ich glaube, das ist also hinter Platz 3 kommt, glaube ich, nur noch Boxen. Ich bin mir bei manchen Namen nicht ganz sicher, weil ich vor allem im Boxen oder im MMA nicht so drin bin. Platz 10 ist mit 120 Millionen US-Dollar. Da würde es mich schon sehr wundern, wenn das nicht beispielsweise New Japan oder so auch erreichen würde. Deswegen vielleicht ist es doch auch nur auf US-Companies bezogen. Ja, das Oder ist. ob es weitere Gründe gibt, warum beispielsweise New Japan oder AAA oder so da nicht zu finden sind. Die Liste ist also mit Vorsicht zu genießen. Ja, es ist zumindest, ich glaube, vor allem interessant ist halt vor allem der AEW-WWE-Vergleich drin. WWE natürlich noch deutlich weit vorne. Aber 2 Milliarden für eine Company, der auch vor allem in den letzten Monaten und Jahren, als jetzt vor allem noch die Zuschauerzahlen so ein bisschen mal runtergegangen sind, auch in den Hallen schon gefühlt der Tod vorausgesagt wurde, sind 2 Milliarden doch ziemlich viel. Also ich glaube, AEW wird sehr zufrieden, Tony Khan wird sehr zufrieden mit den Zahlen sein. Das denke ich auch. Also er hat ja auch nie behauptet, in Konkurrenz mit WWE treten zu wollen, was jetzt die Größe und den Profit und so angeht. Ja, also es ist ein guter Ausgangspunkt. Man muss jetzt natürlich sehen, dass man diesen Wert stetig nach oben bringt. Da stehen ja jetzt auch die Verhandlungen um die neuen TV-Rechte aus. Ne? Und da, das weiß man ja nun wirklich auch von WWE, mit den TV-Rechten verdienst du als Wrestling-Company am meisten Geld. Ja, definitiv. Also das wird auf jeden Fall eine nicht unspannende Frage dafür sein. Da ziehen sich auch schon die Verhandlungen seit Ewigkeiten. Das sollte ja auch bald irgendwann, dann denke ich mal, unter Dach und Fach sein. Aber kommen wir von den News der Woche mal zum Hauptereignis der vergangenen Woche. Zu Dynasty aus St. Louis, Missouri. Die erste Ausgabe oder erste Version von dem Pay-per-view Dynasty. Wie eben schon gesagt, Großteils der Weeklies lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Kurze Zusammenfassung: Fast jeder, der bei Dynasty gewonnen hat, hat bei den Weeklies verloren und fast jeder, der bei Dynasty verloren hat, hat bei den Weeklies noch irgendwann mal mindestens einmal gewonnen. Damit sollten wir die meisten Matches eigentlich schon abgedeckt haben. Bei Dynasty selbst starten wir jetzt erstmal mit der Zero Hour. Da hatten wir das erste Match. Trent Barretta gewinnt in knapp 10 Minuten gegen Matt Sydal. Kurz darauf, also beziehungsweise unmittelbar nach dem Match, löst halt Barretta seinen Aufgabegriff nicht. Chuck Taylor kommt heraus. Und dann hat man auch schon einen Angle für Dynamite jetzt am Mittwoch aufgebaut. Nämlich, Barretta hat Taylor ein Ultimatum gegeben, sich zu entscheiden, ob er halt nach wie vor noch in Anführungszeichen sein Best Friend ist oder nicht. Ja. Man sollte erwähnen, dass natürlich Trent zum Match auch weiter mit der Best Friends Musik rauskam. Also jetzt nicht, seitdem er Orange angegriffen hat, irgendwie mit neuer Theme rauskam. Also er hat noch die originale Best Friends Musik gehabt. Er ist natürlich jetzt interessant, wie sich Chuck Taylor da entscheidet, ob er doch eher Team Orange ist oder weiter zu seinem eben Best Friend hält. Ja, ich glaube auch deswegen, also weil diese Best-Friend-Entscheidung noch nicht gekommen ist, wird wahrscheinlich Beretta auch noch mit der alten Theme zum Ring gekommen sein. Ich glaube, wenn Mittwoch wir da auch den kompletten Split haben sollten, dürfte sich das ändern. Bis dahin wird er wahrscheinlich auch am Mittwoch noch mit dem Theme rauskommen. Ich glaube, zum Match an sich, das Match war okay, nichts groß Besonderes, diente halt natürlich jetzt hauptsächlich dann auch dafür, den Angle am Mittwoch halt dann irgendwie aufzubauen. Ob man Matt Sydal, ohne respektlos zu klingen, in einem Zero-Hour-Match von einem Pay-Per-View sehen muss, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, ein anderes Thema. Ja, wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass er mal wieder von seinem Bruder Mike begleitet wurde. Wir haben die ja gelegentlich auch mal als Tag Team bei AEW gesehen, aber du hast da schon recht. Also es sind besonders hier in der Zero Hour Leute angetreten, da sagst du, die spielen selbst in den Weeklies nicht die super große Rolle. Dann brauche ich sie auch auf einer Pay-Per-View-Card und da zähle ich jetzt mal die Zero Hour mit dazu auch nicht, weil die Matches in der Zero Hour sind ja dafür angedacht, noch Pay-Per-View-Käufe zu generieren. Nicht? Und ich weiß jetzt nicht, ob Matt Sydal gegen Trent Barretta da so die Ansetzung ist, die noch ein paar Leute dazu animiert, sich dafür $40 irgendwie den Pay-Per-View zu ordern. Ja, was ich halt daran so ein bisschen schwierig finde, also wie du schon gesagt hast, Matt Sydal ist ja selbst in den Weeklies kein großer Faktor, ist ja klare AEW-Undercard. Ich weiß nicht, wann ich jemals den letzten Sieg von Matt Sydal gesehen habe. Und dann weiß ich nicht, ob das ja halt das Material ist, was du halt dann da bringen solltest. Vor allem, weil ja auch Zero-Hour-Matches gerne mal genutzt wurden, wie jetzt beispielsweise auch das dritte, zu dem wir ja gleich kommen, einfach Storylines aus den Weeklies, die es dann vielleicht nicht auf die Main Card geschafft haben, aber halt trotzdem irgendwie eine Geschichte dahinter steckt. Und das Match hatte jetzt zwischen Trent Barretta und Matt Sydal ja jetzt nicht wirklich eine irgendwie große Geschichte hinter, außer das, was man halt drumherum aufgebaut hat mit jetzt den Angle für kommenden Mittwoch, beziehungsweise halt auch generell, dass halt dann Chuck Taylor noch rausgekommen ist danach. Von Eben, daher, ja. das hätte man auch in der Weekly selber machen können. Dass man sagt, hier zum Beispiel, man hätte dieses Match so in der Form bei Dynamite gebracht und Trent hätte dann Chuck sozusagen bis Collision seine Galgenfrist gegeben, sich zu entscheiden. Ja, definitiv. Also dazu passt jetzt ja auch schon das zweite Match, zu dem wir direkt drüber springen können. Tag Team Match Orange Cassidy und Katsuyori Shibata gewinnen halt dann gegen Shane Taylor Promotions, also Shane Taylor selbst und Lee Moriarty. Das Match ging ein klein wenig länger, hätte ich aber auch gesagt, ist halt ein solides Pre-Show oder Zero-Hour-Match. Nichts Besonderes, war jetzt so ein bisschen übergreifend, die ersten beiden. Zero-Hour-Match ist halt eine zusammenhängende Storyline, dass halt dann die teilhabenden Akteure sich jetzt den Sieg holen konnten. Ob das jetzt, wie du eben schon gesagt hast, groß nochmal für Käufe animiert für ein Pay-Per-View, weiß ich nicht. Kannst du mir auch sonst die Frage beantworten, warum wir aktuell wirklich in ungelogen jeder einzelnen Weekly-Ausgabe immer ein Match von Shane Taylor Promotions sehen und warum verlieren sie jedes einzelne Match? Frag mich mal was Leichteres. Also. Also die beiden sind vorher keine Faktoren gewesen, sind jetzt die Verlierer, nicht? Also ich weiß jetzt nicht, was sie mit denen wollen. Shane Taylor Promotions, das ist so ein Stable, weil du hast ja jetzt auch Anthony Ogogo dabei, ne? Der übrigens bei dem Match am Kommentar saß. Das ist so ein richtiger ROH-Stable. Aber das ist ja die Sache, die ich sage, die ich schon so lange predige, dass man AEW und ROH klar voneinander trennt. Nee, und vielleicht so die größten Namen von ROH mal ab und zu dann bei AEW auftauchen lässt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Athena als Women's Champion von ROH. Aber Shane Taylor Promotions, nee, also ich brauche sie nicht bei AEW. Also ich finde auch, also generell Shane Taylor Promotions so ein bisschen auch skurril, erstmal in dem Punkt, dass es relativ selten vorkommt, dass wir ganze Stables nach einzelnen Personen benennen, Stichwort Jericho Appreciation Society. Nur mit dem Unterschied, dass wir da eine der größten Legenden der letzten 30 Jahre an der Spitze haben und hier halt ein Ring of Honor Guy, der nicht mal an der Spitze von Ring of Honor war. Das ist schon mal das Erste, was ich ein bisschen komisch finde. Und das. Naja, man muss sagen, also diesen Stable gab es mit Shane Taylor und anderen Teilnehmern schon in der alten ROH. Ja, und da war Shane Taylor auch mal TV-Champion, aber zu höheren Weihen hat es dann auch nicht gereicht. Und Six-Man-Tag-Champions waren sie mal. Also es ist so eine alte ROH-Geschichte. Also auch hat Shane Taylor nie so ganz den Chris Jericho-Status erreicht. Nicht ganz, nein, er ist kein Ocho geworden. Ja, und dann, ich habe auch nochmal nachgeschaut, Shane Taylor ist mittlerweile 38, also ist jetzt auch nicht mehr, dass man groß sagen kann, er ist noch irgendwie ein jüngeres Talent, dem man jetzt viel Zeit gibt, um noch besser zu werden. Er ist halt ein mittelalter Ring of Honor Guy, der gerade in jeder einzelnen Weekly vorkommt und also, vielleicht haben sie mal bei Rampage Match gewonnen, das habe ich dann gerade nicht präsent, dann Schande über mein Haupt. Aber gefühlt verlieren die entweder als Team oder die einzelne Person jedes Aufeinandertreffen. Und dann verstehe ich nicht, wie man dann sagt, ja, okay, die kommen jetzt auf eine Pay-Per-View-Card. Tja, so ist das. Man müsste Tony Khan mal fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ja, eine Sache, die ein wenig mehr Sinn und Verstand und Logik hatte, war dann das dritte Zero-Hour-Match, nämlich die Titelvereinigung der AEW Trios Championship und der Ring of Honor Trios Championship. World Six-Man Championship. Danke. Nämlich die Bang Bang Gang, Jay White und die Guns gewinnen gegen The Acclaimed plus Billy Gunn. Tony Khan hat auch schon verkündet, dass das ja auch wirklich eine Titelvereinigung ist. Das heißt, in Zukunft haben wir halt dann, wie heißt die Frage, ob es halt dann brandübergreifend ist oder ob das dann wirklich wieder ein exklusiver Titel wird. Wobei, was heißt bei Ring of Honor und AEW schon exklusiv? Wo der Titel dann hauptsächlich zumindest zugehörig ist auf dem Papier. So oder so haben Jay White und die Guns die Titel gewonnen. Das Match hatten wir jetzt beispielsweise noch nicht in der letzten Elite Hour drin. Schöne Grüße an der Stelle an Cutter. Das wurde nämlich noch am vergangenen Mittwoch bei Dynamite offiziell gemacht. Das wurde aber hauptsächlich mit Backstage-Segmenten ja, praktisch offiziell gemacht, als Jay White mit den Guns in einem Einspieler halt vorgeschlagen haben, daraus einfach ein Titelmatch zu machen, also dass beide ihre Titel aufs Spiel setzen. Das haben auch umgehend dann auch Billy Gunn und Acclaimed akzeptiert. Somit kam es dann auf die Pay-Per-View-Card beziehungsweise in die Zero Hour. Hättest du die Sieger erwartet? Ich nämlich nicht. Also ich wünsche es Jay White, dass er endlich mal durchstartet, weil also was man aus dem Mann, der war ein Top-Guy bei New Japan und läuft bei AEW im Moment auf kleinster Sparflamme. Ich hoffe, dass ihm das was bringt und er dann wirklich durchstartet und irgendwann auch mal das bei AEW zeigen kann, was er früher in Japan gezeigt hat. Und Ja, vielleicht ist er. Bitte? der Punkt praktisch andersrum betrachtet, wäre halt für mich der Grund gewesen, warum ich halt Acclaimed und Billy Gunn halt dann als Favoriten gesehen hätte, weil ich eigentlich dachte, Acclaimed, ja gut, die sind unterhaltsam, ist aber kein Team, die du an die Spitze bucken musst, dann kannst du jederzeit die Trios Championship dann geben. Und ja, und besonders in Jay White weiß ich nicht, ob man den da halt jetzt mit den Titeln noch weiterhin sehen muss, beziehungsweise halt dann ihn an sein eigenes Trio zu ketten, Ich sehe noch nicht ganz, wie ihm das als Singles-Wrestler in Zukunft weiterhelfen werden soll. Ja, hast schon recht. Nun weiß man natürlich nicht, wie es jetzt bei den anderen, bei den unterliegenden Trio dann weitergeht, ob ein Billy Gunn vielleicht wieder ein bisschen kürzer treten will und Acclaim sich wieder mehr aufs Tag-Team-Geschäft konzentrieren und dass deshalb diese Entscheidung so gefallen ist. Aber ein positives, egal welche Seite gewonnen hat, hat's. Es gibt einen Titel weniger in der Absolut Company. richtig. Leider natürlich nicht weniger Gürtel, die durch die Gegend glitzern dürfen, aber zumindest einen Titel weniger, den man sich merken muss. Das ist richtig. Ich glaube, mein erster Stichpunkt zu dem Match war, warum nicht in der Main Show? Naja, immerhin Titelwechsel, also Titelvereinigung. Jetzt ist auch generell die Frage, also du meinst jetzt ja schon nicht weniger Glitzer. Aber meinst du nicht, dass jetzt aus den 6 Titeln, also den 6 Gürteln, in Zukunft schon noch 3 machen, indem sie halt entweder ein Dass du Set meinst, an Titeln weglassen? ja, das kann natürlich sein. Aber ich sag mal, auch die Continental Triple Crown gab es mal. Und schwuppdiwupp sind das auch wieder drei Einzeltitel geworden. Das stimmt. Na, Das, da kann ich nichts also, gegen sagen. na, also da glaube ich das wirklich erst, wenn das echt so neue Titelgürtel sind. Also wenn es wirklich so eine Title Unification ist, wo man einen Titel dann wirklich einstampft und nur noch den anderen fortführt. Und vielleicht, ich sage jetzt mal, im neuen Titel so, dass man den dann vielleicht AEW Trios Tag Team Champions nennt oder Six-Man Trios Titel oder damit beide Titel im neuen Gürtel sozusagen gewürdigt sind. Ja, ich weiß jetzt auch bisher gar nicht, ob. Also ich. Anders. Ich fange den Satz neu an. Obwohl Jay White mit den Guns jetzt ja schon Ring of Honor Six-Man Tag Team Champions waren, sind sie, glaube ich, in den letzten Wochen nie bei Ring of Honor aufgetreten. Weil, also ich glaube, 3 von 4 Ring of Honor Berichten schreibe nämlich ich. Deswegen, ich habe sie da, glaube ich, nie bewusst gesehen. Was ja erstmal komisch ist, aber natürlich auch gewohnte Sache, dass Ring of Honor-Titel nicht bei Ring of Honor vorkommen, sondern bei AEW, Tja. würde natürlich dann jetzt auch kurzfristig erstmal dafür sprechen, dass die Titel auch in Zukunft eher bei AEW vorkommen werden als bei Ring of Honor. Und es dann ja erstmal wieder ein anderes Trio-Team den Titel gewinnen müsste, um den wieder zu Ring of Honor mitzunehmen, weil ich kann mir aktuell nicht vorstellen, Jay White in der Ring of Honor-Ausgabe rumlaufen zu sehen. Gelegentlich gab es das schon. Aber ich sag mal, so wie Justin Roberts, der ja den ganzen Abend über der Ringsprecher war, der das angesagt hat, er hat die Titel ja Unified World Trios Championships genannt. Also hat dann den Bullet Club Gold als Unified World Trios Champions benannt. Und ich sag mal, die World Trios Champions, das waren vorher halt Acclaimed und Billy Gunn. AEW World Trios Champions. Ja, Ja. das spricht dann wohl eher für AEW, Und ich sag also mal, für die bei AEW Weeklies. ich meine, bei AEW gibt es auch geringfügig mehr Trios oder zumindest Gruppierungen, die als Trios antreten könnten. Ja, definitiv. Dafür ist das AEW-Roster sehr viel eher geeignet als bei Ring of Honor. Dann kommen wir mal zur eigentlichen Matchcard von Dynasty. Erstes Match war sofort meiner Meinung nach ein sehr gutes Match und auch verhältnismäßig ein sehr langes Match, nämlich um die AEW Continental Championship. Kazuchika Okada gewinnt gegen Pac in über 20 Minuten. Sehr starkes Match, fantastischer Opener. Ich wäre noch glücklicher, wenn es darum eine sinnvollere Storyline gegeben hätte. Was sagst du? Ja, ich bin glücklich, dass Pac wieder da ist. Er ist ja so mein, jetzt, ich sag mal, ich liebe britische Wrestler bei AEW und dann sollte klar sein, nein, und ich meine nicht Antonio Gogo, welche beiden da meine Heroes sind. Also Will Ospreay und eben Pac. Und das war ein Traummatch. Hat ja im Prinzip, nee, das hat er, glaube ich, nachher beim Okada, Entschuldigung, bei Ospreay gegen Danielson gesagt. Rematch hat ja Justin Roberts dann sogar so angekündigt, aber das hier Ja. war auch für mich ein Rematch. Na? Ja, es war auf jeden Fall das, worauf ich mich rein vom Match dann halt am zweitmeisten gefreut habe. Also natürlich jetzt Danielson gegen Ospreay ist natürlich sehr schwierig zu überbieten. Aber das war auch das, was ich ja schon zu Cutter in der Preview meinte. Okada habe ich bislang noch sehr wenig gesehen. Freue ich mich aktuell auf jedes Match, was einfach einen nennenswerten Gegner hat, wenn es halt nicht gerade ein Squash-Match innerhalb von einer Minute bei Dynamite ist. Und Pac ist immer absolut fantastisch. Also es ist so schade, dass er so viel verletzt ist, weswegen es einfach jetzt in letzter Zeit wenig irgendwie mal langfristige Storylines mit ihm gab, weil er einfach so oft dann mal irgendwie ja verletzungsbedingt ausfällt. Auch wie gesagt, wenn es da wirklich ein paar Wochen Storyline drum gegeben hätte, dass mich das mehr gecatcht hätte, dass ich vielleicht auch den Pack-Sieg für ein wenig realistischer gehalten hätte. Dann wäre ich, glaube ich, noch euphorischer. Sowas halt natürlich ein starkes Match ohne viel drumherum, wage ich jetzt mal zu behaupten. Aber ja, ich kann mich nur wiederholen. Unfassbar gutes Match. Ganz, ganz große Empfehlung für jeden, der Dynasty noch nicht gesehen haben sollte. Und ich glaube auch meine Nummer 2 des Abends. Ja, würde ich auch sagen. Also ein super Opener, der einen gut in den Abend reinbringt, wenn man jetzt die Zero Hour nicht gesehen hat. Ein guter Start in den Hauptevent, in die Hauptshow. So, und dann greife ich auch mal praktisch nochmal mein eigenes Zitat aus dem Anfang des Podcasts auf, nämlich F von Dynasty gleich X Quadrat. Jeder, der das vielleicht bis jetzt noch nicht verstanden hat, eine Normalparabel beginnt nämlich sehr weit oben und beginnt dann erstmal zu fallen. Und so war es vielleicht auch bei Dynasty. Also, das würde eher meiner Meinung entsprechen. Jeder, der das nicht so sieht, darf es gerne in die Kommentare schreiben. Weil dann haben jetzt so langsam die Matches angefangen, die vielleicht bei vielen Leuten für etwas weniger Vorfreude gesorgt haben, um das mal ein bisschen vorsichtiger zu formulieren. Nämlich zweites Match, Trios Match, House of Black, also Malakai, Buddy Matthews und Brody King gewinnen gegen Adam Copeland, Eddie Kingston und Mark Briscoe. Ich hätte gesagt, richtiger Sieger. Weil ich meine, jeder, der das die Preview gehört hat, weiß ja schon, wie ich zu diesem Match stand. Dich haben wir in letzter Woche nicht gehört. Was sagst du denn dazu? Warum gab es kein TNT-Titelmatch Adam Copeland gegen Malakai Black? Den Rest hätte ich Dankeschön. nicht gebraucht. Ja, Also, das war ja auch meine Meinung der letzten Woche. und es war das schlechtere Trios-Match im Gegensatz zum Main-Event der Pre-Show. Ja, da, okay, die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Aber vielleicht ein Fall, guter Punkt. also mir hat Bang Bang Gang gegen Acclaimed und Billy Gunn besser gefallen, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ich würde, glaube ich, gar nicht widersprechen. Also für mich, ich hätte sie auf einem relativ ähnlichen Niveau gesehen. Das Match der Zero Hour hat natürlich den Vorteil, dass es halt da auch wirklich um etwas ging. Also, dass da natürlich eine grundsätzlich höhere Spannung war, weil du halt weißt, wenn da jetzt gleich ein Pinfall durchgeht, so oder so, wird halt hier gerade ein Titel wechseln, in Anführungszeichen, oder halt vereinigt werden. Was Und natürlich immer ein Vorteil ist, weil du Matchspannung dadurch aufbauen kannst. einmal das und es hat natürlich auch eine längere Geschichte davor gehabt, ne? Also durch die Bang Bang Scissor Gang, als sie noch ein gemeinsames Sextett waren und ja, also da ist mehr Geschichte hinter als wie hinter diesem Match jetzt. Ja, aber wir glauben, also wir glauben, ich glaube, dass wir auf jeden Fall auch festhalten können, nämlich den Stichpunkt, den du gerade schon gemeint hast, TNT Championship. Ich glaube, es war kein Zufall, dass Malakai den Pin gegen Adam Copeland holt. Nämlich, ich glaube, können wir jetzt in Zukunft dann das Match der beiden um den Titel erwarten? Ja, oder? Ich hoffe es. Es war der einzige AEW-Titel, der bei diesem Event nicht verteidigt wurde. Sonst wurde Jeder einzelne AEW, also wo der auch von AEW selber stammt, stand bei diesem Event, Pre-Show inklusive, auf dem Spiel. Nur die TNT Championship nicht. Stimmt, guter Punkt. Das ist mir gar nicht so sehr vorher aufgefallen, aber ja, du hast absolut recht. Selbst die FTW Championship stand auf der Karte, zu der wir natürlich gleich noch kommen. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen das Ergebnis davon, von einem enger getakteten AEW Pay-Per-View-Kalender. Weil jetzt haben wir natürlich den perfekten Aufbau oder die Steilvorlage, wie gerade schon gesagt, Malakai gegen Adam Copeland, TNT Championship, vielleicht auch für Double or Nothing direkt schon zu booken. Und du hast jetzt das Match gebracht, was dich dahin führt. Und jetzt hast du halt die, ich glaube, 4 oder 5 Wochen liegen jetzt ja dazwischen. Ist ja auch Ende Mai, um das Match halt dann wirklich halt dann auch zu zeigen. Und vielleicht ist das so eine Art Vorgriff von einem, also ich meine, theoretisch hättest du ja dieses Six-Man-Tag-Team-Match auch in der Dynamite bringen können, um halt das Match so aufzubauen. Jetzt hast du es halt hier schon gehabt, um halt vielleicht jetzt die 4 bis 5 Wochen dann hoffentlich zu nutzen, um da halt auch eine gewisse Storyline draus zu machen, wenn sie denn daraus ein Double or Nothing-Match machen wollen. Ich hoffe es sehr, sonst würde es mich sehr wundern. Dann wäre ich enttäuscht. Ja, das auf jeden Fall. Also ich auch. Ist halt nur die Frage, ob da nicht vielleicht ein Christian Cage nochmal irgendwann diesen Titel zurückhaben möchte. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn Malakai das Ding machen würde. Also den Titel dann auch letztendlich holt. Ja, definitiv. Also Ich kann es mir nur noch nicht vorstellen gerade. naja, deshalb vielleicht dann den Aufbau, dass Malakai dann bei Double or Nothing den Titel holt. Vielleicht ja, sage ich mal, dass Christian Cage dann entscheidend eingreift. Na, dadurch kann man dann irgendwie ein letztes Match von Adam gegen Christian nochmal aufziehen und dass dann am Ende beide dann doch wieder zueinander finden, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Und ja, und dann in so das machen, was sie sehr angedacht haben, dass sie nochmal gemeinsam als Tag-Team dann einen letzten Run machen und dann gemeinsam die Boots an den Nagel hängen. Ja, das wird auch passen, weil Copeland hat jetzt ja selbst noch gesagt, dass er hofft, noch auf 1,5 Jahre im Wrestling-Geschäft, also halt im Ring stehen zu können. Das heißt, die Uhr tickt da ja auch ein bisschen. Da wäre natürlich eine schnellstmögliche Verbrüderung von den beiden auch passend, um das halt natürlich in die Wege zu leiten. Vielleicht ist Malakai am Ende der Nutznießer davon, wenn er mit der TNT Championship nächsten Monat nach Hause geht. Ja, und er bräuchte endlich mal einen Titel, weil er ist auch so einer, den ich eigentlich viel stärker einschätze, ähnlich so wie bei Jay White, dass er eine gute Singles-Karriere auch bei AEW hinlegen könnte und jetzt irgendwie so in so einem Trios-Ding geparkt wird, weil sonst außer Trios macht er ja nicht viel. Ich glaube, er hat jetzt vor 2 oder 3 Wochen das erste Mal seit Äonen wieder ein einzelnes Singles-Match bestritten. Sonst war er immer nur im Tag-Team oder in Trios-Matches zu sehen. Ja, finde ich auch schade. Ich glaube, so ein bisschen kann man es damit erklären, weil einfach das House of Black oder halt auch das sein eigenes Gimmick natürlich etwas sehr Besonderes ist, weswegen du vielleicht dann noch so ein bisschen aus dem Singles-Bereich nochmal rausgehalten wirst, beziehungsweise du halt auch viele Storylines einfach drum bauen kannst, die keinen Titel erfordern. Aber ja, ich bin da zu 100% bei dir. Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Malakai wäre ein Singles-Titel auf jeden Fall zu wünschen, ist halt nur so ein bisschen fast schon der Nachteil gerade, dass es einfach 3 Midcard-Titel gibt, die ungefähr auf einem Niveau sind. Es könnte ein wenig untergehen, aber das ist ja noch ein wenig Zukunftsmusik, noch hat er den Titel gar nicht. Es wäre zumindest sehr spannend zu sehen, was sie draus machen würden. Ja, definitiv. Also da schauen wir und hoffen sehr, dass bei Double or Nothing, was übrigens am 26.05. stattfindet, habe eben noch mal geguckt, natürlich traditionell wie immer in Las Vegas, ne, dass es da dann das Titelmatch gibt und ja, Malakai dann sich den Titel holt und Adam dann seinen letzten Run mit Christian starten kann. Ja, Kommen wir zum dritten Match. Und das war vielleicht so ein bisschen schon das Lowlight des Abends. Ich habe extra auf verschiedenen Seiten nochmal nachgeschaut, weil ich wirklich nochmal sicher gehen wollte, dass diese Matchzeit, die ich selbst ungefähr von meiner Uhr abgelesen habe, aber auch bei uns im Bericht drin stand auf der Seite, wirklich stimmt. Es waren nämlich wirklich nur ungefähr 6 Minuten, die Willow Nightingale benötigt hat, um Julia Hart für die AEW TBS Championship zu besiegen. 6 Minuten sind verdammt wenig, also wirklich verdammt wenig. Besonders, weil es, ich glaube, laut vielen, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, die spannendere Storylines der Frauen war im Vergleich zur World Championship. 6 Minuten ist wenig, also Ja, wow. definitiv, definitiv. Da hätte man vom einen oder anderen Match ein bisschen was abknapsen können und den beiden geben können. Wobei ich mit diesem Ausgang gerechnet habe, weil halt bei Double or Nothing dann Mercedes Moné wartet und Julia, Entschuldigung, Willow ja die ist, die sie sozusagen verletzt hat. Also in einem Match um die New Japan Strong Women's Championship war das ja damals, sich Mercedes so verletzt hat und so lange ausgefallen ist. Da habe ich schon damit gerechnet, dass das dann Willow wird. Aber 6 Minuten, das erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, an WrestleMania 21. Da hat John Cena auch so völlig out of order seinen ersten World Title von JBL gewonnen. Auch, ich glaube, das waren auch unter 10 Minuten. Und das in einem in einem WWE-Titelmatch bei WrestleMania. Ja, ich verstehe es nie so ganz. Ich weiß, man kann jetzt sagen, die Matchcard war so gut gepackt von Weltklasse-Wrestlern. Da gehen vielleicht Willow Nightingale und Julia Hart im Vergleich ein bisschen unter. Und wenn du halt dann Top-Leuten nichts wegnehmen willst, dann musst du dieses Match natürlich relativ kurz machen. Ich verstehe das Argument. Alles gut. Ihr könnt es mir von mir aus auch gerne in den Kommentaren nochmal erklären. Aber für mich hat es einfach so einen Eindruck von. Ja, wir wollen zwar die Frauendivision irgendwie nach oben bringen und ein bisschen pushen, aber wir zeigen auch mit solchen Resultaten eindeutig, dass sie halt noch weitaus weniger bedeutsam ist als jetzt die männlichen Pendants. Ja, das Match war wahrscheinlich auch das Schwächste der Matchcard. Zumindest hätte ich jetzt gerade keins griffbereit, was ich eindeutig schwächer gefunden hätte. Es war ein okayes Match. Wie gesagt, war ja auch nicht lang. Aber ich glaube, wenn du eine Division nach vorne bringen willst, musst du halt vielleicht auch manchmal diesen ersten Schritt gehen und denen mehr Zeit geben, als sie es vielleicht eigentlich in Anführungszeichen verdient hätten von ihren In-Ring-Skills. Einfach nur, um es nach vorne zu bringen, um die Zeit zu geben, damit es wichtig, damit man das Gefühl hat, dass es wichtig ist. Und so ist es halt so eine Sache von, ja, es ist halt nur die zweite Geige. Ja, leider das. Und ich bin jetzt auch gespannt, was aus Julia Hart wird. Na, also, ob die jetzt eher, ja, ich sag mal, eine Tag Team Damen Division gibt's nicht. Also, sonst hätte ich da gesagt, dass er jetzt vielleicht dann mit Sky Blue da was macht. Aber ja, geht sie dann vielleicht irgendwann auf den World Title? Aber der ist im Moment auch beim Heel. Und das würde nicht wirklich so passen. Also, was macht man mit Julia? Die steht jetzt ein bisschen zwischen den Stühlen. Ist ein guter Punkt. Erstmal darf man das, glaube ich, nicht zu laut aussprechen, weil ich glaube, wir müssen nur dreimal das Wort AEW Women's Tag Team Championship in den Mund nehmen und dann kommt Tony Khan auf dumme Gedanken. Aber Er hat ja unlängst auch die ROH Women's TV Championship ins Leben gerufen. ja, das habe ich auch mitbekommen. Na, Also, und au außerdem muss ja auch Ausgleich für die jetzt für dafür gemacht werden, dass es nur noch einen Dreier-Tag-Team-Titel gibt. In Ich hoffe, dass es diesen Titel nie geben wird. Aber AEW-ROH. ja, es ist ein guter Punkt, weil bei der Frauendivision hat man in den letzten Jahren oft gemerkt, dass frühere Championesses oder größere Namen einfach dann nicht dieses langfristige Booking bekommen haben. Wir müssen ja nur mal durchgehen, wer waren denn unsere vergangenen Titelträgerinnen? Also eine Jade Cargill ist bekannt, ist mittlerweile bei WWE gelandet. Chris Deadlander ist der Sidekick von Willow Nightingale und spielt aktuell kaum eine nennenswerte Rolle, wenn es dann nicht irgendwann mal einen Turn von ihr gibt gegen Willow, der vielleicht jetzt auch dann irgendwann kommt, weil sie den TBS-Titel haben will. Wer weiß, steht alles in den Sternen. Aber auch der Frauen-World-Title, also Riho, Nyla Rose hobt sich bei Ring of Honor in letzter Zeit. Ich glaube, Riho hauptsächlich in Japan, genau wie Hikaru Shida, die jetzt zuletzt auch bei Ring of Honor gegen Athena angetreten ist bei Supercard of Honor. Sehr geiles Match. Das stimmt, sehr starkes Match. Aber Britt Baker ist seit Ewigkeiten nicht aufgetaucht. Wie heißt nochmal Sidekick von Britt Baker, die auch Champion ist, war? Mir fällt gerade der Name absolut nicht ein. Der Sidekick von Britt Baker, die auch Champion ist, war? Richtig. Jamie Hayter. Ja, danke. Ja, die sind aber, glaube ich, beide verletzt. Aber Britt Baker immer noch? Also soweit ich, das war zumindest das Letzte, was ich gehört habe. Ja, oder sonst noch, um die Liste, glaube ich, dann zu vervollständigen, ist Saraya, die jetzt in letzter Zeit hauptsächlich nur noch bei Rampage auftritt. Also wir haben eine relativ große Liste an Namen, die irgendwie mal sehr weit oben an der Spitze der Frauendivision waren, die jetzt wenig bis keine Rolle mehr gefühlt spielen. Deswegen befürchte ich fast, dass Julia Hart da einen ähnlichen Weg gehen muss, bis sie sich vielleicht irgendwann wieder over genug bringt, um sich dann halt zurück in irgendein Titelgeschehen einzubringen, weil wenn man aktuell nicht im Titelgeschehen ist, dann landet man bei Rampage. Ja, ich hoffe mal nicht. Dann soll sie lieber als Valet beim House of Black wieder antreten und da was machen, und wenn man dann irgendwas für sie hat, dann wieder auch im Ring sozusagen in Erscheinung treten. Das wäre wahrscheinlich kurz- bis mittelfristig erstmal das Beste. Andererseits braucht natürlich auch eine Julia Hart mehr Matches, um halt auch weiterhin sich zu verbessern. Die ja, glaube ich, auch für 2023 irgendwie Most Improved Wrestler bei AEW nach irgendeinem Ranking war. Also da hat man ja schon gemerkt, dass der Weg nach oben auf jeden Fall da war. Ich hoffe, man unterbricht es nicht allzu sehr, aber ich befürchte es. Ja, definitiv. Also bei ihr ist dieser Wechsel hin zum Heel, das war genau das Richtige für sie. Vorher der Cheerleader bei den Varsity Blondes hat nichts gebracht. Und sie bringt diese Rolle ja auch richtig geil rüber. Na? Also ich traue ihr das auch zu, dass sie da auch eine bedeutende Rolle in der Women's Division spielen kann, wenn es denn eine tatsächlich ordentliche Women's Division geben würde. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. So ein bisschen dieser, ja, es ist am Ende immer so ein Leitgedanke von, bist du nicht im Titelgeschehen drin, bist du gerade irgendwie irrelevant. Was wahnsinnig schade ist, weil, ja, wie du gerade schon gesagt hast, dieser Heel-Turn von Julia Hart hat dir wahnsinnig gut getan. Hat sie auch wahnsinnig overgebracht. Also allein schon diese Tatsache, dass sie jedes Mal rauskommt und ihre Musik mitsingt, glaube ich, hat so einen Coolness-Faktor da reingebracht, der ihr gut getan hat, der, glaube ich, auch der ganzen Frauendivision gut getan hat, der auch so ein bisschen Beweis war von, okay, richtiges Gimmick und an den richtigen Stellschrauben drehen und man kann overkommen. Aber ja, ich wiederhole mich, ich befürchte nicht viel Gutes. Ja, ist, wie gesagt, wir schauen, was die Zukunft bringt und hoffen das Beste für sie. Kommen wir dann zum vierten Match. Nächstes Titelmatch, nämlich Roderick Strong gewinnt und verteidigt seine AEW International Championship gegen Kyle O'Reilly. Nennenswert da auf jeden Fall noch zu sagen, also erstmal, als nach dem Match Undisputed Kingdom rauskam, war diesmal auch wieder nach langer Zeit Adam Cole dabei, der interessanterweise sehr stark auf einen gewissen Herrn Wardlow gestarrt hat. Da wird wohl, glaube ich, der nächste Turn im weitesten Sinne wieder folgen. Naja, Wardlow hat ihn ja enttäuscht. Ne? Wardlow sollte ja World Champion werden und ihm dann sozusagen die Titelgürtel zu Füßen legen. Aber Wardlow ist, egal, wenn er in irgendeinem Stable ist, ist er immer derselbe. Ne? Immer der Henchman, der starke Typ. Und also den haben sie auch so verbuckt, dass der kommt aus der Geschichte nicht mehr raus. Ja, Ich habe da über die Tatsache habe ich auch noch ein bisschen länger nachgedacht noch, weil spulen wir mal die Zeit ungefähr 2 Jahre zurück. Die MJF gegen Punk Storyline war mehr oder weniger durch. Eine absolut fantastische Storyline, die viele Weeklies stark getragen hat. Wardlow ging dadurch over. Wir hatten das Match MJF gegen Wardlow, was immer noch gleich 2 Jahre vehementer als, also 2 Jahre später vehementer als damals. Absoluter Fehler, dass Wardlow dieses Match in dieser Deutlichkeit gewonnen hat. Auch grundsätzlich hätte ich Wardlow dieses Match nicht gewinnen lassen, aber egal. Wardlow kam over zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, es wird aber für mich jetzt im Nachhinein deutlicher, dass Wardlow hauptsächlich wegen MJF und im weitesten Sinne noch CM Punk overgekommen ist. Wardlow hat für mich, also dieser ganze Auftritt jetzt bei Dynasty, hat für mich gezeigt, er ist kein Star. Also das Match, ich habe es gerade nochmal kurz nachgeschaut und gefact-checkt. Das Match ging ungefähr 17 Minuten 30. Nach ungefähr 15 Minuten kam Wardlow, wollte in den Ring, wird dabei erwischt und wird rausgeschickt. Nichts ist so wirklich passiert, gefühlt. Es sah unfassbar dämlich aus. Ich weiß, und das, was ich auch gerade schon meinte, was danach passiert ist, wenn da jetzt einfach Wardlow wieder aus dieser Gruppierung rausgeschmissen wird und es dann irgendwie das Gleiche gibt wie. Also wie MJF gegen Wardlow, nur halt dann mit Adam Cole gegen Wardlow. Uiuiuiui, also das wird eine sehr trockene Mahlzeit. Und Adam Cole muss sich da massiv ins Zeug legen, um Wardlow wieder so over zu bekommen, wie es ein MJF damals geschafft hat. Und ich lege mich jetzt felsenfest im Nachhinein, dass Wardlow overgekommen ist, lang nicht an Wardlow. Nee, da hast du recht. Also das sehe ich auch nicht so. Er ist halt der Mitläufer und darüber wird er halt leider nicht hinauskommen. Zum Match selber. Ich fand Roddy gegen Kyle ein richtig gutes Match, weil es so richtig schön technisch war und hart geführt. Das ist ja eher so mein Wrestling-Stil. Ich bin ja nicht so der Freund vom High-Flying. So ab und zu schaue ich das natürlich auch mal gerne, aber eher so wie die beiden. Das hat mir gefallen, so richtig schön einfach mitten in die rein. Na, und dann gucken, wer am Ende noch steht. Gut, dass du sagst, ich habe mir schon fast vergessen, was zu dem Match zu sagen. Ich fand es auch. Also, ich war noch ein paar Minuten überrascht, wie gut ich es finde. Und dann ist mir so aufgefallen, so, warum bin ich überhaupt überrascht? Ich weiß ja, was die beiden können. Also, das war ein wirklich gutes Match. Und beide haben mich so ein bisschen daran erinnert, wie gut sie eigentlich sein können, wenn sie halt natürlich die nötige Zeit dafür bekommen. Und der einzige Kritikpunkt, den ich hier auch hätte, so ein bisschen ähnlich wie bei der Continental Championship, also Okada gegen Pac, ist halt. Ich hätte mir diese ganze Storyline halt noch so ein bisschen bedeutsamer gewünscht. Also, dass dieser Kyle O'Reilly, Roderick Strong Turn, wenn man es so nennen möchte, vielleicht nicht erst eine Woche vorm Pay-Per-View gekommen wäre, sondern vielleicht schon ein paar Ja. Wochen vorher und man baut was Größeres auf, weil dann würde ich auch, glaube ich, da sagen, wäre es ein Top-Match gewesen. So fand ich es natürlich in-Ring sehr gut. Mir hat aber irgendwie noch so diese gewisse Würze drin gefehlt von Relevanz oder Spannung. Was man hätte zum Beispiel machen können, dass man das Match erst bei Double or Nothing bringt und jetzt hier irgendwie, ich sag mal zum Beispiel, irgendwie die beiden als Tag Team, weil sie waren ja vorher auch befreundet, nicht, als Tag Team antreten lassen und dann gibt es da irgendwie Differenzen. Ne? Und dann köchelt das so langsam bis Double or Nothing hoch. Ja, aber so war es ja Knall auf Fall. Ach, du willst um meinen Titel antreten? Nö, nö, nö, ich bin nicht mehr dein bester Freund. Seit die letzten 20 Jahre unserer Freundschaft, die trete ich jetzt mit Füßen und dich gleich mit. Ja, also von der Matchqualität natürlich auf jeden Fall ein verdientes Pay-Per-View-Match. Von der Relevanz und von der Größe der Namen, mit allem Respekt, hätte man es wahrscheinlich mit dem Trios-Match aus der Pre-Show tauschen können. Weil eine relativ sichere International Championship-Verteidigung dann vielleicht doch nicht so wichtig ist wie eine Titelvereinigung der beiden Trios- bzw. Six-Man-Tag-Championships. Ja, vielleicht nur so ein Denkanstoß für Tony Khan. Also von der reinen Relevanz und Wichtigkeit und vielleicht auch Bedeutsamkeit hat es vielleicht eher einen Zero-Hour-Charakter auch. Und das möchte ich nochmal betonen, wenn das Match an sich natürlich richtig gut war. Das definitiv, ja. Dann kommen wir zum nächsten Match, zum nächsten Titelmatch und sogar auch zum nächsten Titelwechsel. FTW Championship, Chris Jericho gewinnt gegen Hook unter FTW Rules. Bevor ich da zum Match komme, schwenke ich erstmal nochmal zu Dynamite zurück, weil auch das eins der wenigen Matches war, wo es nochmal eine relevante, ja, einen relevanten Schritt in der Handlung der beiden in der Vorwoche gab. Für Dynamite war nämlich ein Gespräch zwischen Chris Jericho und Hook angekündigt, was Taz so ein bisschen moderieren sollte oder zumindest dieses Gespräch ermöglicht hat. Jericho hat erklärt, dass er eigentlich Hook nur schützen wollte und sein Wissen weitergeben wollte. Und war sich eigentlich sicher, dass er Hook damit halt weiter nach vorne bringen kann. Hook hat aber betont, dass er die Hilfe nicht möchte. Jericho wird ausfallender, fängt irgendwann an, Taz zu schubsen, ja, zu Boden zu schubsen. Und dann war praktisch der Streit der beiden perfekt. Bei Collision gab es dann sogar noch einen kurzen Einspieler von Jericho, wo er sich dann sogar nochmal entschuldigt hat, aber dann auch trotzdem, ja, glaube ich, da offiziell wurde, dass die beiden halt das Match bei Dynasty bekommen. Interessanterweise hat auch da Jericho in diesem kurzen Video gesagt, so mehr oder weniger Zitat, es werde ihm mehr wehtun als Hook, wenn er ihn besiegen werde. Er hat ja zumindest nach dem Match, als er dann Backstage gegangen ist, auch angemessen bestürzt reingeschaut. Genau, also das hat Jericho auf jeden Fall dann noch ganz gut, ja, gesellt, sage ich mal. Zum Match selbst bin ich irgendwie ein wenig zwiegespalten und deswegen lasse ich dir da erstmal die ersten Worte zu. Ja, es war halt ein Hardcore-Match, also FTW-Rules heißt, es gibt keine Regeln. Alles ist erlaubt, Pins außerhalb auch alles. Nicht? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so die Matchart gewesen ist, die Hook dann weiterbringt. Ich finde es richtig, dass er den Titel verloren hat, damit er jetzt dann sich weiterentwickeln kann. Und ja, was jetzt Chris Jericho mit dem Titel will. Ich weiß, vielleicht nach dem Match sind ja die Entscheidung fiel ja dadurch, dass Jericho irgendwann seinen Freund Floyd, den Baseballschläger, unter dem Ring herausgeholt hat und den dann auch legal eben eingesetzt hat und dann den Pin eingestrichen hat und Tess dann mit den Ärzten zusammen sich um seinen Sohn gekümmert hat und der Test selber kann halt nicht mehr, hat er, glaube ich, kaputte Knie und deshalb wrestelt er selber nicht mehr. Aber ich weiß jetzt nicht, was Jericho mit diesem FTW-Titel will. Das ist wirklich eine gute Frage. Den sollte man auch aus den Shows entfernen. Der Ja, hat noch nie irgendwas gebracht. da kann man ja wenigstens noch fairerweise sagen, der Titel ist so unwichtig und ja, mehr oder weniger ja auch inoffiziell, dass es da ja auch vollkommen egal ist, wenn der Monate am Stück nicht verteidigt wird, sondern einfach nur wirklich so ein kleines Accessoire ist, ähnlich wie als The Rock mit seiner People's Championship bei WrestleMania rausgekommen ist. Also so nehme ich ihn zumindest den Titel wahr, weswegen mich das sogar nicht mal so sehr stört. Trotzdem eine gute Frage, was jetzt Chris Jericho mit dem Ding machen will. Weiß ich nicht. Zum Match selbst, was ich noch ganz spannend finde, ist ja wirklich, dass Hook ja auch wirklich geschützt wurde. Bis zum Geht nicht mehr. Also, er hat einen Low Blow abbekommen, natürlich Waffenschläge, dann sogar zwei Judas-Effekte haben nicht gereicht für den Sieg, bis halt dann am Ende dann wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, Floyd der Baseballschläger ausgepackt werden musste. Also, da wurde ja Hook wirklich mit Samthandschuhen behandelt, dass er ja nicht so schlecht dargestellt wird. Was ich dann schon interessant finde, weil für mich persönlich zumindest Hook noch nicht diesen Stellenwert hat, dass das jetzt für mich notwendig gewesen wäre. Ja, da muss jetzt definitiv dann im Nachgang zu diesem Match die Story kommen, die das auch rechtfertigt. Ja, also, dass er jetzt wirklich dann auch, ich sag mal, auf einen in Anführungsstrichen richtigen AEW-Titel geht und den dann auch gewinnt und auch zeigt, dass er jetzt nicht nur der eben der Hook ist. Ja, weil irgendwie, er ist irgendwie sein eigenes Gimmick. Und viel mehr drumherum gibt es nicht, ne? Also er ist ja auch nicht der gesprächigste einer. Also so ein bisschen Hintergrundgeschichte, außer dass, ja klar, ist der Sohn von Tess, aber die Figur braucht auch ein bisschen Substanz mehr als das. Das reicht nicht, wenn Tony Schiavone da ja jetzt Ding in Rente ist, jetzt immer so rufen kann, das Zeichen ist da! Und dann kommt Hook. Ne, das bringt es dann auch nicht. Das Gimmick braucht ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen. Ja, auch ein Punkt, den du gerade schon gesagt hast, er muss auch irgendwann mal so Richtung Promos kommen oder irgendwie mal ein bisschen mehr reden, weil, weiß ich nicht, ich finde Hook einfach jetzt nicht den sonderlich spannenden Charakter einfach. Also zu Beginn seiner AEW-Karriere war ja wahnsinnig over. Also da hat er ja unfassbare Reaktionen gezogen. Die sind jetzt mittlerweile abgeflacht, auch wenn sie immer noch okay sind. Aber ich weiß nicht, also ich muss auch gerade ehrlich gesagt Hook nicht wirklich auf höhere oder in höheren Card-Regionen irgendwie sehen, weil ich ihn einfach dafür nicht spannend genug finde, beziehungsweise in Ring gibt es auch einfach Leute, die mindestens genauso gut sind wie er, die halt auch nicht weiter oben sind. Daher bin ich mal gespannt, was sie mit ihm jetzt machen wollen, weil so richtig euphorisch bin ich da jetzt noch nicht drüber. Nee, nicht wirklich. Also dieser Titelwechsel, wenn er denn was bringen soll, der muss dann darin bestehen, dass Hook sich merkbar weiterentwickelt. Dass er an dieser Niederlage wächst und in Zukunft dann auch Qualitäten im Ring zeigt, die er bisher halt nicht hat entweder zeigen dürfen oder noch nicht zeigen konnte. Ein Detail, was mir noch bei dem Match aufgefallen ist, und da habe ich, also ich will jetzt nicht sagen, habe ich länger drüber nachgedacht, aber es ist zumindest, finde ich, eine ganz interessante Frage. Chris Jericho hat ein paar Chants, also ein paar Zuschauerrufe bekommen, die vielleicht jetzt nicht gerade wünschenswert waren, nämlich beispielsweise Please Retire. Meinst du jetzt, das war wirklich an Jericho selbst gerichtet, also aufgrund seiner In-Ring-Qualitäten, die vielleicht in den letzten Jahren nachgelassen haben, oder war es einfach nur ein ausschließliches Rufen aufgrund seines Heel-Charakters? Ich befürchte, es ist Ersteres, weil er hat halt nachgelassen. Und ansonsten, wenn Chris Jericho, das war ja dann nach seiner wirklich großen Zeit, wo er, dass er sich immer wieder neu erfunden hat und dadurch interessant gehalten hat. Und er kann halt nicht mehr der Lionheart Chris Jericho sein, den er da jetzt auch einmal wieder auspackt. Also ich befürchte, dass die Leute echt meinten, wir wollen dich generell nicht mehr sehen. Es reicht jetzt. Fände ich sogar schon ein bisschen hart, weil also ich fand das Match wirklich okay. Also ich fand es jetzt nicht schlecht. Und vielleicht hat auch ein Jericho mehr geglänzt, wenn halt sein Gegner nicht Hook gewesen wäre, sondern ein größerer, besserer, erfahrenerer Gegner. Natürlich kannst du jetzt eigentlich sagen, gut, der Erfahrene im Ring muss eigentlich die junge Person anleiten und nicht andersrum. Jericho ist jetzt auch noch kein Sting, wo es vielleicht auch in eine andere Richtung ging. Aber wenn das jetzt wirklich auf seine In-Ring-Qualitäten bezogen war, dann hätte ich es jetzt fast schon ein bisschen übertrieben hart gefunden. Aber ja, wie du gerade schon gesagt hast, Jericho hat sich in seiner kompletten Karriere so oft neu erfunden und jetzt ist er ohne Stable einfach nur FTW-Champion. Und da bin ich mal gespannt, ob er sich da wirklich wieder selbst so neu erfinden kann, dass vielleicht auch die Fans dann wieder anderer Meinung sind. Oder ob wir jetzt wirklich langsam das Ende eines Chris Jerichos sehen. Ja, das wird interessant zu sein. Und was die Zwischenrufer halt damit genau meinten, das werden letzten Endes nur sie selber wissen. Also das können wir ja nur spekulieren. Ja, wahrscheinlich wird es auch immer eine Mischung aus beidem sein. Also die hätte er wahrscheinlich nicht bekommen, wenn er da Vermutlich, jetzt ja. als Face angetreten wäre. Ja, und vielleicht nicht als sein 20 Jahre oder 30 Jahre jüngeres Selbst, das er einfach wieder ausgepackt hat. Wenn er sich jetzt nach der Zeit als Ocho wieder was Neues ausgedacht hätte, Muss ja nicht komplett neu sein, so eine leichte Anpassung und so. Dann hätte das wahrscheinlich mehr Sinn gemacht. Wir reden immer noch über Jericho, weswegen wir eigentlich davon ausgehen müssten, warum, nicht warum, davon ausgehen müssten, dass er das auch schaffen wird. Deswegen bin ich da mal eigentlich ganz zuversichtlich, dass er da wieder irgendwie das Ruder rumreißen können. Kommen wir zum sechsten Match des Abends, beziehungsweise der Main Show. AEW Women's World Championship. Toni Storm, die wie immer von Luther und Mariah May begleitet wurde, gewinnt gegen Thunder Rosa. Interessanterweise hat Thunder Rosa dieses Match ohne ihren bekannten Facepaint bestritten. Traurigerweise ist das das einzig Interessante an diesem Match. Oder sehe ich das zu kritisch? Also ich fand das Match zumindest besser als das andere Damen-Match, Ja, habe muss ich auch ich schon sagen. überlegt. Aber das, Ne? vielleicht liegt es auch daran, dass das jetzt 15 Minuten bekommen hat und das andere nur 6. Aber Das dieses Match hat mich kann wirklich so natürlich gar nicht sein, interessiert. Das war der absolute Wahnsinn. ja. Ja, es wird zumindest bemerkenswert war, dass Toni halt im Ring jetzt nicht wieder ihr total timeless gegangen ist. Also sie hat das ja in der Vergangenheit auch schon öfters im Matches gemacht, dass sie da auch diesen Timeless-Charakter gegeben hat. Und dieses Match war doch deutlich ernster. Ne? Und ja, Toni bleibt jetzt Champion. Ich frage mich, wer soll sie dann irgendwann mal entthronen? Thunder Rosa wäre jetzt vielleicht auch nach so kurzer Zeit jetzt nicht die ideale Besetzung gewesen, aber ich sag mal, so ein Herausforderer zwischendurch, da war das schon okay. Wir sollten vielleicht noch anmerken, dass Mariah May sich dann irgendwann einmischen wollte und von Deonna Purrazzo abgefertigt wurde. Also da scheint es auch noch weiterzugehen, weil Thunder Rosa ja im Vorwege immer bei Deonna helfen wollte, die das aber nicht wollte und jetzt greift sie selber ein und also da wird es, glaube ich, zwischen den vier Damen, Mariah May, Toni Storm, Thunder Rosa, Deonna Purrazzo, weitergehen. Ich würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn es da irgendwann ein Four-Way um den Titel zwischen den Vieren gibt. Das wäre auch an sich ganz interessant. Also, Thunder Rosa war jetzt sehr lange weg. Ja. Entschuldigung, wenn ich noch reinhake. Ja, Man klar. muss natürlich immer noch den Faktor Mina Shirakawa bedenken, die ja auch in diversen Shows, bei diversen Promotions immer mit Mariah May interagiert hat und Mariah da sozusagen ein bisschen hin und her gerissen war zwischen ihr und Toni. Ja, das fände ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also das, was ich gerade sagen wollte, ist erstmal, dass Thunder Rosa war jetzt sehr lange weg und hat wenig Aufbau oder so bekommen dafür, dass sie so lange weg war. Deonna Purrazzo ist allen eingefleischteren Wrestling-Fans natürlich ein Begriff von einer sehr rühmlichen TNA-Zeit, aber auch sie war noch nicht so lange bei AEW, dass sie da halt jetzt so unfassbar großen Impact oder so bekommen hätte. Entschuldigung für das Impact-Wortspiel. Alles gut. Und eine Mariah May, auch jetzt relativ frisch da, war jetzt bislang halt der Sidekick von Toni Storm. Also wir reden jetzt über drei Frauen, die noch nicht so lange da waren, die noch nicht so viel Sendezeit bekommen haben, die auch noch so nicht so viel, ich sag mal, nicht falsch verstehen, Charakter bei AEW in jüngster Zeit hatten. Also klar, Deonna Purrazzo hat bei TNA oder Impact gezeigt, was sie kann. Aber ich glaube, dem Durchschnittsfan muss das vielleicht auch in manchen Punkten noch ein bisschen mehr bei AEW rübergebracht werden. Ja, Weil. das Problem an der Sache ist halt, dass die Frauen auch in den Weeklys so unterrepräsentiert sind. Ich will jetzt gar nicht sagen, zum Beispiel die Matches. Das zum Beispiel mal so diese Vignetten, wie man es früher kannte, in alten Wrestling-Zeiten, wo ein Wrestler einfach mal vorgestellt wird. Ja. Ansonsten die größte Sache außerhalb jetzt von Willow, Julia und diesen Vieren, Das war im Prinzip dann bei Rampage die Geschichte um Saraya und Ruby Soho. Übrigens, wir haben jetzt in einem Einspieler von Rampage noch erfahren, dass Ruby und Angelo Parker, die ja wohl tatsächlich auch ein Paar sind, ein Baby zusammen erwarten. Na, dazu herzlichen Glückwunsch. Aber das waren so im Prinzip so die drei, in Anführungsstrichen, einzigen Damensachen, die man jetzt über längere Zeit hatte. Und ich sag mal, was bei Rampage ist, das kriegen die wenigsten mit. Ja, also ich habe es auch schon in der Preview gesagt, Toni Storm habe ich langsam im aktuellen Charakter so ein bisschen satt gesehen. Ich fand es jetzt trotzdem vollkommen richtig, dass sie den Titel nicht verloren hat. Entweder würde ich mir da jetzt wünschen, dass es da wirklich einen Contender gibt, der wirklich groß genug ist und auch irgendwie gut genug dargestellt ist, um ihr halt den Titel abzunehmen. Oder es kommt hoffentlich bald der Mariah May Turn, um da halt irgendwie wieder was Neues reinzubringen. Weil ich habe es in den Wochen schon vorher gesagt, ich fand diese ganze Storyline unfassbar langweilig. Ich fand das Match langweilig, auch wenn es gar an sich nicht schlecht war. Ich finde Thunder Rosa finde ich unfassbar langweilig. Und das ist mir einfach also, zu wenig. Da hätte ich fast lieber gehabt, dass das hier nach 6 Minuten durch wäre und Julia Hart gegen Willow Nightingale hätten die 15 bekommen. Vielleicht bin ich zu hart, aber das war für mich, was das anging. Also mein persönlicher Tiefpunkt der Show. Das Einzige, was Thunder Rosa sich für immer bei AEW auf ihre Vita schreiben kann, ist dieses legendäre Lights Out Main Event Match bei einer Dynamite gegen Dr. Britt Baker. Wo Ja, ja das auch war stark. dieses berühmte Bild, was Britt ja auch in ihrem Entrance-Video hat, wo sie so das blutüberströmte Gesicht am Ende hat. Und wo man danach bei YouTube-Videos gesehen hat, wie die beiden Backstage kommen und der gesamte Backstage-Bereich ihnen stehende Ovationen. Also zumindest ihnen da tosenden Applaus, meinte ich, Entschuldigung, zollt. Ja, Ja, aber wenn das Ganze ansonsten. nicht vor 2 Jahren stattgefunden hätte, sondern vielleicht vor einem halben, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann ist Thunder Rosa für mich ein guter Contender. Aber Ja, das ist so lange her, das ist einfach in Vergessenheit geraten. eben, sie hätte jetzt erstmal wieder zurückkommen sollen und sich erstmal wieder hocharbeiten. Na? Und da hilft es auch nicht, dass sie ja den Titel nie in einem Match verloren hat. Na? Was ja auch thematisiert wurde, ja. So ist das Leben. Ja, dann arbeitest du dich die Line wieder hoch, die Rangliste. Da kann man sie dann ja auch wieder interessanter machen und dann vielleicht auch irgendwann dann so stehen haben, dass sie eine glaubhafte Herausforderin ist, wo man denkt, oh, die könnte ja tatsächlich doch das schaffen und Toni entthronen. Ja, Frauendivision bei AEW ist einfach eine niemals endende Geschichte der Trauer. Genau. Kommen wir aber also mein persönlichem Lowlight zum wahrscheinlich von allermeisten Menschen absoluten Highlight der Show. Will Ospreay gewinnt gegen Bryan Danielson, kann sich jetzt auch als bester Wrestler der Welt bezeichnen. Das Match hat jeden Superlativ verdient. Ich ziehe meinen Hut, den ich gerade nicht trage. Ich würde applaudieren, wenn das nicht als Tonspur sehr komisch in diesem Podcast rüberkommen würde. Das Match war unfassbar gut. Also jeder, der es noch nicht gesehen hat und diesen Podcast gehört hat, muss dieses Match nachgesehen haben. Schaubefehl. Ja, wirklich nicht Empfehlung, ist ein Befehl. Das war ohne jede Frage Match of the Night. Es war bisher wahrscheinlich auch Match of the Year. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es diesen Titel das restliche Jahr auch haben wird. Stimmst du mir dazu? Ja oder ja? Ja. Also das war ja quasi, als diese Ansetzung schon bekannt wurde, war ja klar, dass das so ein Burner wird. Nicht? Und jetzt muss man halt schauen, wie dieses Matchende oder das, was genauer gesagt nach dem Match passierte, wie das dann in den Storylines weiter aufgegriffen wird. Es scheint ja so, dass das wirklich so geplant war, wie es verlaufen ist und dass das wohl dafür gedacht ist, dass der Bruch zwischen Will Osprey und der Don Callis Family dadurch weiter befördert werden soll. Erzähl mal, was ist denn, wie ist das Match denn geendet? Also, das Match ist praktisch damit geendet. Will Ospreay hatte dann nach ungefähr 30 Minuten irgendwann eine ganz gute Dominanz erreicht. Ospreay hatte, glaube ich, einen Tiger Driver, war das gezeigt, Genau. wo dann Bryan Danielson laut Storyline ein wenig unglücklich so im Nackenbereich gelandet ist. Hat da schon im Match mehr oder weniger signalisiert, dass er sich da verletzt hat. Dann kam noch die Hidden Blade, hat dann, was dann zum tatsächlichen Matchende geführt hat. Danielson wurde dann daraufhin sofort behandelt, dadurch, dass die Kamera da halt wirklich sehr drauf gehalten hat, war, glaube ich, auch da schon relativ klar, dass das halt ein Work ist, dass Danielson da nicht wirklich verletzt war, sonst hätten sie das wahrscheinlich alles ein bisschen diskreter geregelt. Interessant war aber, dass Will Ospreay sich sehr um seinen Gegner gekümmert hat, also sehr Besorgt war. besorgt aussah, um, wie gesagt, nochmal als Betonung das in der Storyline zu sehen, dass er definitiv diese Verletzung nicht wollte. Ja, und wie es natürlich bei jedem Match mit Don Callis Family Beteiligung Usus ist quasi, saß der gute Don Callis auch am Kommentar und hat dieses, also so respektvoll wie Will Ospreay mit Danielson umgegangen ist, hat, glaube ich, Ospreay da in seinem Kommentar auch ziemlich beleidigt. Na? Und auch das ist dann natürlich ein Zeichen, dass das ja einfach ein Storyline-Element war. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass das zum Bruch von Ospreay und der Don Callis Family führen wird wahrscheinlich. Also da würde ich auf jeden Fall zu 110% dann auch zustimmen. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach der Weg sein, dass Ospreay dann auch wirklich zum Face wird. Ich meine, Ospreay hat ja sowieso eigentlich ganz gute Reaktionen immer gezogen, beziehungsweise war so ein bisschen, er war schon sehr positiv, aber weil er halt immer noch ein Heel war, da ist natürlich auch manchmal so ein bisschen ein paar Heal-Reaktionen drin. Osprey wird Nein, aber, ja. naja, ich sag mal so, war er denn der Heel, seitdem er jetzt fest unter Vertrag ist? Hat er eigentlich nie heelisch agiert? Ja, er Das, eigentlich nicht, aber so na eben. unter der Decke der Don Callis Family halt. Naja, eben, ne? Also er wurde halt mit ausgebuht, weil er halt Teil dieser Family war. Aber Genau. das ja noch begründet war in der Zeit, bevor er festes Bestandteil des Rosters war, also bevor er Vertrag hatte. Und Ospreay wird, also meine Prognose, aber ich glaube, da werden mir viele zustimmen, jetzt in den nächsten Monaten erstmal halt dann die Don Callis Family so ein bisschen durchpflügen, das dann natürlich als absoluter Babyface. Das Geile Und ist, sie hat er schon alle besiegt. die hat er eigentlich alle schon besiegt, aber da wird es jetzt mit Sicherheit noch zu weiteren Matches kommen. Und dann, also das haben wir ja auch schon seit Monaten ja auch in der Elite Hour gesagt, ist Ospreay im Sommer Face. Vielleicht dann immer noch ein Swerve World Champion und Ospreay würde so oder so schon fantastische Reaktionen in London bekommen, da er natürlich auch Engländer ist. Und die werden sich natürlich als Face noch mehr verstärken, dass er sich dann bei All In auch wirklich AEW World Champion nennen darf. Ja, du erinnerst dich, wir haben das ja letztes Jahr beim Premieren All-In miterlebt, wie er da bejubelt wurde. Da ist ja das Stadion explodiert, als seine Musik eingespielt wurde. Und das wird Also, wahrscheinlich jetzt noch stärker. ja, eben. Na, also jetzt ist er ja präsenter, weil vorher, okay, im AEW-Kosmos, man wusste, da gibt es in Japan irgendwie so einen komischen Europäer, der scheint das ganz gut zu können, dieses Wrestling. Ne? Und jetzt ist er ja schon eine gewisse Zeit da und hat sich gezeigt. Und ich sag mal, ich glaube, Will Ospreay, um bei diesen heißgeliebten Sternebewertungen zu bleiben, da hatte ich dir ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich die eigentlich lächerlich finde, weil sich ein Dave Meltzer da an seine eigenen Einteilungen nicht hält und das ad absurdum führt. Ich glaube, wenn man das anlegen will, Ospreay kann nicht unter 4,5 Sterne wresteln. Das hat er einfach nicht in den Genen. jedes Match, wo der dran teilnimmt, wird mindestens super, ne? Wenn nicht sogar awesome. Ja, definitiv. Also, ich weiß nicht mehr, wer hat das bei uns nochmal in einem Interview gesagt? Michael Oku war es, glaube ich. Wenn der dann bei uns oder, glaube ich, bei Kata im Interview dann auch meinte, wenn du ein schlechtes Match mit Will Ospreay hast, dann ist es halt zu 100% deine Schuld. Ja, Und genau. ich glaube, das unterstreicht das Ganze ganz gut. Ja, Ospreay ist jetzt definitiv auch an der Spitze bei AEW eigentlich jetzt schon angekommen. In einer perfekten Pole-Position, um sich bald den World-Titel zu holen. Was wir auch schon vorher gesagt haben, Bryan Danielson tut ja diese Niederlage nicht weh. Ist jetzt die Frage, hat man den Verletzungsengel gebracht, um ihn jetzt vielleicht nochmal ein paar Wochen jetzt wieder erstmal rauszuschreiben, nachdem er jetzt natürlich auch sehr viel im Ring stand? Greift man das irgendwie anders auf? So oder so, Danielson, der ja dann auch ab diesem Jahr oder also in ein paar Monaten dann ein wenig kürzer treten wollte. Er will ja nicht ganz aufhören, aber zumindest kürzer treten. Hat jetzt einen weiteren Namen von seiner Bucketlist abhaken können. Und wie gesagt, es tut ihm in keinster Weise weh, dass er dieses Match verloren hat. Folgendes Denkspiel. Danielson fällt jetzt ich mache jetzt hier Anführungsstriche, verletzt aus. Will Ospreay löst sich von der Don Callis Family. Der Blackpool Combat Club, Blackpool, ne, Geburtsstadt von William Regal, der das ins Leben gerufen hat, braucht doch einen Briten. Ein Will Ospreay beim Blackpool Combat Club. Ja, habe ich auch schon Und überlegt, dann aber ich kannst weiß nicht, dann. ob er da vielleicht ein bisschen untergehen könnte. Naja, aber da könnte man dann diese Auseinandersetzung BCC gegen Don Callis Family weiterführen. Also ich würde da, glaube ich, kurzfristig sogar zustimmen, aber ich kann mir eher nicht vorstellen, dass das jetzt eine mittel- bis langfristige Angelegenheit wird, War jetzt die auch nur so eine beiden fixe Idee. zusammenzubringen. Also mit Sicherheit wird es ja, glaube ich, irgendwie dann jetzt eine Konstellation geben, einfach weil BCC gegen Don Callis Family ist ja gerade noch am Laufen. Wenn es jetzt den Turn gibt oder den Bruch zwischen Ospreay und Don Callis, dann bietet sich das natürlich an, dass man ein, zwei Matches in Tag Team, Six-Man Tag Team Matches einzubauen. Langfristig, glaube ich, ist Ospreay zu, glaube ich, zu bedeutend, um ihn in einem Stable neben Mox und Danielson einzubauen. Und wenn ich ehrlich bin, von seinem In-Ring-Stil passt er da ja auch nur so halb rein. Ja, das stimmt wohl. Das war jetzt eben nur so eine fixe Idee, die mir eben so in den Kopf kam. Aber ich sag mal, man könnte das ja so machen. Also, er hat jetzt Danielson gegenüber Respekt gezeigt, ist deshalb bei Don Callis unten durch. Und der BCC sagt dann: Okay, wir mögen dich jetzt ein bisschen weniger, ne? Und irgendwann, da kommt das dann halt so: Dann sucht der BCC, weil Danielson verletzt ist, halt einen dritten Mann gegen die Callis Family, und dann trifft man Backstage auf Will Ospreay und der sagt: Ey, ich habe mit denen auch noch eine Rechnung offen für kurzfristige Zusammenarbeit oder sowas. Vielleicht sind wir da nach Dynamite schon schlauer. Da bekommen wir ja das nächste Aufeinandertreffen von einem BCC-Mitglied gegen einen Don Callis Family-Mitglied, aber dazu gleich noch. Kommen wir zum vorletzten Match des Abends, nämlich das World Tag Team Championship Match um die vakanten Titel. Ladder Match, die Young Bucks gewinnen gegen FTR. Das Match war so oder so schon wirklich sehr hart. Viele Tische sind zu Bruch gegangen, Leitern sind zu Bruch gegangen, es gab eine Menge Blut. Generell sehr harte Spots waren dabei. Besonders interessant war wahrscheinlich auch das Matchende, weil am Ende haben die Bucks praktisch deswegen gewonnen, weil eine maskierte Person aus den Zuschauern kam, um einzugreifen, und diese maskierte Person entpuppte sich als Jack Perry. Dementsprechend hat vielleicht auch diese ganze Geschichte mehr Sinn ergeben, warum sie dieses Video gebracht haben. Also natürlich Jack Perry und CM Punk Backstage Brawl in Anführungszeichen von letztem Sommer. Und vielleicht war das ja auch alles in dem Punkt geplant, dass Jack Perry damit einfach sehr viel Heat auf sich zieht, um jetzt einfach als Heel zusammen mit den Bucks zu teamen. War das alles ein genialer Plan oder doch eher nur so ein bisschen Glück in der Fügung? Ich kann mir vorstellen, dass man ihn als vielleicht zukünftiges Mitglied der Elite, also um die Bucks und Okada, auf dem Plan hatte und sich dann dessen bedient hat. Und er ja in der Zeit, die er jetzt bei New Japan war, ich weiß ja nicht, ob er da dann auch weiterhin antritt, auch da hier gepflegt hat. Da ist er ja zum Beispiel auch mit Jacken rausgekommen, wo hinten drauf stand Cry Me a River, ne? Also praktisch das, was er damals in der Pay-Per-View-Übertragung von All in die Kamera gesagt hat, was ja diesen Backstage-Heat-Brawl-Schubser irgendwas Ding da von Punk und ihm dann überhaupt ausgelöst hat. Ja, Mai. Also fänd das interessant, ihn als Heel in diesem Stable zu sehen. Interessant finde ich es definitiv auch, vor allem weil ich bisher eigentlich sehr kritisch war, was Jack Perry anging. Und seit dem Bruch von ihm zu Luchasaurus ihn eigentlich auch ziemlich unspannend fand. Auch ihn als Heel mochte ich bisher nicht. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie das jetzt wird. Aber auch da trotzdem immer noch der Pessimismus drin. Er wird jetzt weiterhin nur eine Person eines Stables sein, wo er durchaus von den Bucks und Okada überschattet werden kann. Deswegen bleibe ich da nach wie vor skeptisch, wie gut sie da Jack Perry eingebaut bekommen. Aber wenn wir nochmal bei dem Match bleiben: Bucks gewinnen gegen FTA. Damit haben die Bucks ausgeglichen. Es steht jetzt in dieser Rivalität 2 gegen 2. Wahrscheinlich werden wir irgendwann in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst nächstes Jahr, wieder das große fünfte Match bekommen, nachdem wir letztes Jahr eigentlich schon das große dritte Match hatten. Sind es denn für dich die richtigen und erwartbaren Sieger gewesen? Also die richtigen Sieger ja, weil in ihrem Gimmick als Evil EVPs, na, also man sagt ja immer, der Besitzer oder Booker einer Liga sollte nie selber Wrestler in derselben Liga sein, weil dann immer die Gefahr besteht, dass er sich immer selber zum Champion macht. Und das ist ja jetzt im Prinzip genau das Gimmick. Plädiere allerdings dafür, dass die Bucks langsam, na, ich sag mal, ein bisschen ernster werden, weil so wie sie es bisher gemacht haben, da ging mir das schon langsam auf den Keks immer. Backstage, ha, hier, Verwarnung, du zahlst jetzt Strafe, du zahlst Strafe, du hast die falsche Schuhfarbe, Strafe, Strafe, Strafe, Strafe. Boah. Das ging mir irgendwann auf den Keks. Du hast in diesem Evil Corporate Gimmick so viel Potenzial drin. Nur das größte Problem an der Sache ist ein Tony Khan. Weil wenn du dich erinnerst, das war ja, glaube ich, bei Dynamite, da gab es dann einen Einspieler, der dieses Match halt nochmal bewerben sollte. Und irgendwann mitten in diesem Einspieler hörst du dann plötzlich die Bugs sagen, hier, mach mal aus, aus, aus, aus, hier, aus, Ende, das will jetzt keiner sehen. Und dann stehen die beiden in der Gorilla-Position und daneben sitzt ein Tony Khan wie ein armes Würstchen und handelt danach, was die Bugs sagen. Er ist der Boss. Er ist ihr Vorgesetzter. Also was ich vielleicht passender in dem Moment gefunden hätte, wäre, wenn sie das irgendwie so gedreht hätten vorher, dass die Bucks irgendwie in die TV-Truck stürmen und da die TV-Crew dazu nötigen, das zu unterbrechen. Und die hätten wahrscheinlich auch mehr gekuscht, weil sie halt in der Hackordnung der Company unter den EVPs stehen. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich verstehe ich voll und ganz. Das hätte wahrscheinlich auch rein logisch betrachtet sehr viel mehr Sinn ergeben. Ich glaube, so war das einfach nur nochmal so ein zusätzlicher Effekt, dass es vielleicht genau das bei dir auslöst oder auslösen soll, was es bei dir ausgelöst hat, nämlich, obwohl ein Tony Khan daneben sitzt, konnten sie das gerade selbst bestimmen, dass sie jetzt in dem Fall von Dynamite einfach das Video abbrechen und einfach selbst daraus eine Promo machen. Ich kann aber den Punkt voll und ganz verstehen. Na. Ich finde die Bugs jetzt eigentlich in den letzten Wochen fand ich jetzt sehr erfrischend. Darauf müssen sie jetzt natürlich aber auch weiterhin aufbauen. Also Elite haben jetzt die drei bekannten Elite-Mitglieder, Jack Perry Fragezeichen, aber zumindest Okada und die Bugs haben jetzt alle Titel Gold um die Hüften. Jetzt ist es halt die Frage, schaffen sie es halt dann auch jetzt weiterhin so dominant, so interessant, so heiß zu bleiben, wie es jetzt vielleicht auch bisher der Fall war. Aber nichtsdestotrotz, jetzt habe ich gerade meinen Punkt verloren, was ich sagen wollte. Also vielleicht darf ich dann Ja, gerne, bitte. mich, also ich sag mal, ein Okada, der macht einfach dann geile Matches um den Continental-Titel, baut so den Titel auch auf. Das hat der ja nach diesem Desaster der Continental Triple Crown auch bitter nötig. Ne? Baut sich da auch Legacy in der Company auf. Und die Bugs, die spielen halt diese Evil Corporate Champs, ne? Also wir sind die Bosse, wir sind die Champs, wir können hier bestimmen, wie die Matches verlaufen. Wir werden den Titel nie wieder verlieren. Ne? Das können die super. Und dabei natürlich, wenn dann irgendwann mal ein Match stattfindet, auch noch super Matches bei rumbringen. Also so kannst du die noch lange als alle drei als Champs halten. Und ich sag mal, ein Jack Perry, der könnte ja zum Beispiel, je nachdem, wie man sich das dann zum Beispiel mit einem Adam Copeland und einem Malakai Black weiter vorstellt, irgendwann vielleicht der sein, der theoretisch einen Adam Copeland den TNT-Titel abnimmt. Ja. Und dann hätte Ja. der eben auch Titelgold. Natürlich hätte keiner der vier dann, also keiner der beiden Einzelwrestler, dann irgendwie einen höheren Titel, sondern beide irgendwie Midcard-Titel. Aber da sage ich mal, irgendwann könnte ja auch ein Okada mal auf den Gedanken kommen, der Titelgürtel vom Swerve Strickland ist ja viel größer als meiner. Den will ich auch haben. Ja, früher oder später wird er das auf jeden Fall machen. Also Okada jetzt. Ist ja die Frage, ob das noch zu Swerves Regentschaft passieren wird oder vielleicht erst später. Der Gedanke, den ich gerade auf jeden Fall noch hatte, den ich jetzt fertig bringen kann, weil mir gerade wieder eingefallen ist, noch auf das ganze Turnier bezogen, waren auch einfach die Bucks jetzt einfach die logischsten Gewinner. Also du hast einfach Bucks und FTA als die beiden großen Tag-Teams, die einfach jetzt in den letzten Jahren auch wirklich die Division getragen und dominiert haben. Deswegen war das Finale logisch. Die Bucks haben jetzt ein neues Gimmick, was auch bislang meiner Meinung nach zumindest gut funktioniert hat. Deswegen, dass man ihnen jetzt erstmal den Titel gibt, auch logisch. Jetzt gilt es natürlich in Zukunft, da mal wieder ernsthafte Title-Contender halt auch aufzubauen, die auch in Zukunft diesen Titel haben können. Weil zumindest im Turnier wurde ja schon relativ früh deutlich, okay, das werden jetzt wieder Bucks und FTA, weil es irgendwie in den letzten 3, 4 Jahren Ja. nicht wirklich neue Tag-Teams gegeben hat, die sich jetzt langfristig an der Spitze etablieren konnten. Also zum einen hat die Tag Team Division so ein bisschen das Problem, ich sag mal, was die Damen haben, was die Trios Division hat. Sie wird stiefmütterlich behandelt, wenn sie überhaupt behandelt wird. Und was Turniere bei AEW angeht, da ist das mega große Problem. Ich sage jetzt mal, abgesehen vielleicht von so Kisten wie dieser dem Continental Crown Turnier, weil das ja auch eine andere Form hatte, wenn du so ein K.O.-Turnier hast, du siehst dir den Turnierbaum an, noch bevor das erste Match ist und kannst genau sagen, wer gegen wen im Finale steht. Weil sonst drumherum, ich sag mal, zu 75% meist nur Leute sind da, weißt du, die packen das eh nicht. Na, und so war das hier auch. Da hast du auf der einen Seite des Turnierbaums die Bucks, auf der anderen Seite FTA. Hättest dann vielleicht gesagt, naja, vielleicht noch Ricky Starks und Big Bill, die waren ja auch mal Champs. Na, aber im Prinzip war es vorher schon klar, was das Finale sein wird. Also ein weiteres Problem neben der Tatsache, dass es in dieser Division einfach kaum Storylines abgesehen von den Titeln gibt, ist auch einfach, du hast ja zusätzlich jetzt ja noch die Trios Championship, die dir ja ganz logischerweise auch einfach noch weiterhin Tag-Teams aus der Tag-Team-Division rauszieht. Naja, Also dieses eben. ganze Turnier wäre ja auch noch besser besetzt gewesen, wenn du jetzt ja beispielsweise Infantry oder so durch Acclaimed ersetzt und dann die Guns, die ja auch nicht vor allzu langer Zeit noch Champions waren, auch noch da irgendwo einbaust für irgendein Ja, Undercard-Tag-Team. Verzeih mir gerade, eben, dass ich nicht mehr genau weiß, wer da alles drin war. Aber da hätte man ja dieses ganze Turnier noch besser besetzen können. Und da hätte man ja noch sagen können, ja, vielleicht kommt ja Acclaimed ins Finale und setzt sich gegen FTA oder so ich durch. meine. Hätte ja passieren können, aber ja nicht Infantry. Ja, die vorher fast nur bei ROH gesehen hast, um das fast nochmal aufzumachen. Gebt die Trios-Titel zu ROH, sollen da bleiben. Ja? Und dann bei AEW Tag-Team-Titel, also ich meine, das war das Turnier um die World Tag-Team-Titel, das waren noch nicht mal irgendwie Secondary Tag-Team-Titel oder sowas. Das waren die World Tag-Team-Titel. Also müsste sich jedes gestandene Tag-Team beide Arme für ausreißen, in dem Turnier zu sein. Ja? Aber du hast zum Beispiel von Acclaimed oder von den Gunn-Brüdern dann nichts zugehört. Ja, Und die ich. waren halt in anderen Storylines drin verstrickt. Eben. Ne? Und ich sag mal. Es wäre ja vielleicht auch kein Problem gewesen, die ins Turnier mit reinzusetzen. Einfach, damit das wertiger ausschaut. Sie hätten ja nicht gewinnen müssen, aber dann wäre zumindest von zu Beginn das nicht gleich ganz klar gewesen, wie das Turnier am Ende zu den letzten beiden Teams ausgeht. Ja, ein Stück weit hättest du natürlich immer noch das Problem, wenn die halt die Trios Championship haben, dass es halt unwahrscheinlich ist, dass sie da noch irgendwie ins Finale kommen oder so. Aber es wäre zumindest dafür da gewesen, um das ganze Ding so ein bisschen besser darzustellen. Also AEW legt ja schon immer großen Wert darauf, dass ihre Turniere gut besetzt sind. Was man ja auch bei der Triple Crown Continental gesehen hat, aber das Tag Team Turnier war wirklich. Also da hat man gesehen, dass man auch in den letzten Jahren in der Tag Team Division manche, ich will nicht sagen, Fehler gemacht hat, aber zumindest nicht dafür gesorgt hat, da eine große Breite aufzubauen. Ja, wenn man den Bruch in der Bang Bang Scissor Gang vielleicht ein bisschen früher gebracht hätte, du hättest Acclaimed in den eine Hälfte des Turnierbaums gesetzt, die ganze in die andere, und dann hättest du vielleicht noch so den kleinen Zweifel gehabt, vielleicht heißt das große Finale ja auch ganz gegen Acclaimed um die Titel. Na? Weil die ja jetzt eben rund um die Trios-Dinger da halt eh schon fehlen, dass du da hier auch Heat aufbauen kannst. Und dann hätte ich jetzt zum Beispiel, um mal beim Ende des Trios Unification Matches zu bleiben, hättest du gesagt, dann hätten zum Beispiel Acclaimed das Turnier gewonnen, wären neue Tag Team Champions geworden und die Guns hätten dann im Nachgang mit Jay White zusammen die Trios-Titel vereinigt. Ja, das wäre auf jeden Fall denkbar gewesen. Naja, liegt jetzt alles in der Vergangenheit. Eben. Zukunft wird hoffentlich was Besseres bringen. Die Zukunft ist Swerve. Das ist absolut richtig. Wir sind noch nicht ganz am Ende des Podcasts angelangt, jetzt aber beim Ende der Matchcard von Dynasty. Main Event, neuntes Match, AEW World Championship. Ich sag mal ganz subjektiv, endlich gewinnt Swerve Strickland gegen Samoa Joe und ist fortan unser AEW World Champion. Nachdem es jetzt viele Monate gedauert hatte und es ja dann auch schon bei Revolution das Triple Threat Match zwischen Swerve, Joe und halt noch Hangman gegeben hat, gab es jetzt das Singles Match. Swerve gewinnt, beendet die Show, ist World Champion. Leider muss ich da schon ein bisschen sagen, das Match ging fast im Vergleich zu den beiden Matches davor ein bisschen unter. Ja, das hast du aber oft, wenn du so viele gute Matches hast. Und ich sag mal, ja, vielleicht jetzt nicht zum Tag-Team-Titel-Match, weil ich glaube, das war von Bucks und FTR jetzt aus meiner Sicht auch nicht deren bestes Match gegeneinander. Da haben mir andere besser gefallen. Vielleicht da würde ich diese. Es hat halt eine andere Story, ne? Muss man sagen. Und es hat mir aber auch auf jeden Fall gefallen. Und die Fans, die waren ja sowas von hinter Swerve. Also als Nana dann da, das Match lief schon und Nana rannte andauernd um den Ring und immer Who's House, Swerve's House und die ganze Arena mitgebrüllt. Ja, also die Fans waren unfassbar drin. Also Swerve hat es geschafft, sich in den letzten Monaten selbst so unfassbar overzubringen, dass er da natürlich der verdiente Sieger ist und es sei ihm so unfassbar gegönnt. Ich habe es in der Pre-Show schon mal gesagt, aber dieser Werdegang der letzten 5, 6 Jahre, wo er vom NXT mit Kader ins Main-Roster hochgezogen wird, da relativ schnell entlassen, dann über Umwege bei AEW gelandet ist und jetzt Anfang 24 einfach World Champion der zweitgrößten Promotion der Welt ist. Also Riesenrespekt vor dieser Leistung. Swerve hat es wirklich geschafft und das kommt wirklich so sehr von ihm selbst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Plan, Swerve zum World Champion zu machen, vor 1,5 Jahren von Tony Khan gekommen ist, sondern ich glaube, Swerve hat sehr dafür gesorgt, dass Tony Khan einfach keine andere Möglichkeit mehr hatte, als genau diesen Schritt zu gehen. Und du hast am Ende des Matches echt gesehen, was Swerve das Ganze bedeutet. Also der hatte Pipi in den Augen und ich glaube, das war nicht gespielt. Nee, glaube Dem ich ist auch das nicht. wirklich echt nahe gegangen. Na? Ja, jetzt hatten wir mit Samoa Joe die letzten Monate eher eine kurze Regentschaft, aber auch da schon ein, ich will nicht sagen überraschenden Champion, aber vielleicht jemanden, den man auch da vor 1, 2 Jahren noch nicht gesehen hätte. Jetzt gehen wir da mit Swerve Strickland weiter. Dadurch, dass ich. Wobei man sagen muss, dass die Regentschaft von Joe ja auch durch die Verletzung von MJF befördert wurde, weil ich jetzt Ja, nicht ja. sicher bin, wenn der gesund gewesen wäre, ob Joe ihm den Titel abgenommen hätte. Schwierig, wahrscheinlich eher nicht. Wenn jetzt aber Joe jemanden gewesen wäre, dem man es gar nicht zugetraut hätte, dann hätte man es wahrscheinlich dann nochmal anders gebuckt. Von daher war es wahrscheinlich so ein gewisses Mittelding bei Joe. Ja, also nicht misszuverstehen. Joe ist Ja, ein ja, ja, ja. würdiger und super World Champion. Er hat es verdient. Es war auch eine geile Regentschaft. Aber ich glaube, sie ist halt seinerzeit aus der Not geboren und da hat man mit ihm halt zufälligerweise auch die beste Lösung in dem Moment gehabt. Ja, es war einfach die richtige Person zur richtigen Zeit, war halt dann Na, da, genau. um halt dann den Titel zu übernehmen. Swerve, ich meine, wir haben jetzt eben schon, ist ja auch nochmal gesagt, generell in den letzten Wochen und Monaten, viele gehen ja davon aus, dass Ospreay in London World Champion wird. Bleibt bis dahin Swerve dann auch wirklich World Champion? Denkbar, folgendes. Wir wissen ja, Swerve hat ja mit so einem gewissen Herrn Page so seine Issues. Wenn die beiden gegeneinander gehen, dann zum Beispiel bei Double or Nothing ein Heel Hangman den Titel holt und Ospreay ihm den dann in London abnimmt. Und so müsste Swerve jetzt nicht irgendwie Heel-Turn oder so. Es sei denn, man will dann das große World-Title-Match kompetitiv oder ich sag jetzt mal so in Anführungsstrichen sportlich Face gegen Face machen. Wäre das also zumindest der Hangman der erste logische Herausforderer für Swerve Strickland, weil die halt schon eine Vorgeschichte gegeneinander haben. Ja. Der eine dem anderen den Dreck unter den Fingernägeln nicht gönnt. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, einfach weil ich bin bekanntermaßen nicht der größte Fan von großen Match-Serien. Jetzt hatten wir schon Swerve 2 Siege gegen Page letztes Jahr, Anfang dieses Jahres hatten wir noch den Time Limit Draw. Dann gab es ja, glaube ich, bei einer Dynamite einmal nochmal ein Six-Man Tag Team Match, wo beide dann beteiligt waren. Plus bekanntermaßen das World Title Three-Way Match bei Revolution. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich nochmal ein Aufeinandertreffen sehen muss. Ich glaube, da würde ich mich mit einem neuen Gegner wohler fühlen. Ja, mal schauen. Also ich sag ja, wie gesagt, so von der Vorgeschichte wäre er jetzt so der ich sag mal, ein böser Hangman so der erste theoretische passende Gegner für Swerve, weil die halt sich auch in den Storylines hassen, ne? Und dass jetzt Hangman halt rauskommt und sagt, ey, na, oder sich irgendwie einen Titelshot sichert durch irgendein Qualifikationsmatch. Ja, mei. Zwölf ihn dann halt in einem großen, knappen Match dann bei Double or Nothing zum Beispiel besiegt. Ja, ich glaube, ich könnte mich Ist. irgendwie damit anfreunden. Es wäre aber, glaube ich, trotzdem nicht meine Idealvorstellung, auch wenn ich gerade keinen passenderen Namen parat hätte. Damit wären wir aber schon durch. Oder gibt es für dich noch irgendwas an dem letzten Match jetzt hinzuzufügen? Nö, nö. Es war ein würdiger Main Event. Nicht? Hatte natürlich die Schwierigkeit, dass es auf derselben Karte stand wie Danielson gegen Ospreay. Aber das hatten dann wie alle anderen Matches des Abends auch. Aber dafür haben Joe und Swerve das Beste aus ihrem Match gemacht, was möglich war mit dem richtigen Sieger. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob Swerve die Company auf seinen Schultern tragen kann. Abschließend zum Pay-per-View wäre halt jetzt noch die Frage, wie finden wir den Gesamt-Pay-per-View? Möchtest du anfangen? Gerne. Starker Beginn, schwacher Mittelteil und zum Ende hin wieder angezogen. Ja, ich glaube, das fasst es auf jeden Fall gut zusammen. Diesen Mittelteil hätte man, glaube ich, ein wenig kürzer fassen können. Vielleicht ein oder sogar zwei Matches davon eher Richtung Pre-Show. Und dann vielleicht nicht 9 Matches auf die Main Card, sondern vielleicht nur 7 oder 8. Dann hätte das ganze Ding vielleicht auch nur 3,5 Stunden gegangen. Das wäre ein bisschen angenehmer gewesen. Insgesamt, selbst die schwächeren Matches waren ja immer noch solide bis gute Wrestling-Matches, die vielleicht einfach nur Ja, nicht in den also Weeklies so viel Aufmerksamkeit bekommen haben. das nicht misszuverstehen. Ja, Ne? Also genau. es waren immer noch ordentliche Matches, jetzt keine Ausfälle oder so, aber im Gegensatz zum eben Opener und den letzten drei Matches waren die da zwischen halt deutlich dahinter. Ja, das schreibt es auf jeden Fall ganz gut. Also, wir hatten reihenweise 4 Sterne plus Matches dabei. Wie gesagt, vielleicht war es einfach für den einen oder anderen ein wenig zu viel. Ich habe es beispielsweise auch nicht an einem kompletten Stück geguckt. Dafür war es mir dann einfach doch zu lang. Ich habe es halt auch dementsprechend logischerweise auch nicht live gesehen. Also ich habe zum Beispiel die Zero Hour und die ersten beiden Matches gestern Abend geschaut, dann heute Morgen noch ein bisschen was, dann und den Rest jetzt hier kurz vor der Aufnahme noch zu Ende gebracht. Also jetzt auch so in drei Teile, weil die Pay-Per-Views sind bei AEW einfach zu lang. Ja, und im Ne? Gegensatz zu Definitiv. WWE Pay-Per-Views, da bist du zumindest der richtige Ansprechpartner, im Gegensatz zu Cutter und Julian. Da ist ja so viel Zeug zwischen den Matches, die man einfach überspringen kann, dass ja selbst ein 3 Stunden WWE Pay-Per-View problemlos in 2, 2,5 Stunden guckbar ist, ohne auch nur eine Sekunde im Ring zu verpassen. Ja, Also. das in jedem Fall. Und selbst wenn man die 3 Stunden dann schaut, es sind halt nur 3 Stunden und nicht viereinhalb. Weil auch da in den Pre-Shows meistens nichts passiert und keine 3 Matches vorkommen, die man dann im Zweifel zwar noch gucken muss, in Anführungszeichen. Ja, genau. Trotzdem lässt sich wahrscheinlich auf jeden Fall sagen, AEW liefert in-ring-technisch bei jedem Pay-Per-View immer sehr stark ab. Das haben sie dieses Mal auch wieder ohne jede Frage gemacht. Es war sehr, sehr gutes Wrestling. Von okayen Matches bis absolut fantastisch war da auf jeden Fall alles dabei. Damit haben wir Dynasty abgehakt. Jetzt können wir noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft bringen, nämlich für Dynamite am Mittwoch für euch, wenn ihr es direkt hört, heute Abend, für uns gerade morgen Abend, ist ein Match bislang angekündigt. Es sei denn, es ist jetzt in den letzten Stunden noch was dazugekommen, was ich noch nicht auf dem Schirm habe. Aber Jon Moxley gegen Powerhouse Hobbs um die IWGP World Championship ist angekündigt. Der wichtigste Titel von New Japan bei einer Dynamite-Ausgabe. Und irgendwie habe ich dieses Bauchgefühl von, dieses Match wurde irgendwie zu groß angeteased. Beispielsweise auch durch das Anfangssegment bei Dynamite von Moxley im vergangenen Mittwoch. Als dass wir einfach nur ein normales Standard-12-Minuten-Ding bekommen, Moxley gewinnt und alles ist gut, Show kann weitergehen. Passiert hier irgendwas Spannendes? Ich rede nicht mal zwingend von einem Titelwechsel, weil der wird auf gar keinen Fall kommen. Aber passiert hier irgendwas, womit wir noch nicht gerade rechnen können? Also ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwie Eingriffe passieren. Ansonsten ist es zu vorhersehbar. Ja, Hobbs wird natürlich seine Kraft in einsetzen, Moxley seine Brutalität. Er wird wahrscheinlich wieder ordentlich saften und am Ende Champion bleiben, weil Hobbs wird auf jeden Fall diesen Titel nicht gewinnen und dann zum bei irgendeiner Japan-Show ich sehe das von meinem geistigen Auge irgendwie so, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Shows schon so gelaufen sind, Dontaku oder was es da alles gibt, dann plötzlich Will Hobbs verteidigt den IWGP World Title gegen Naito oder gegen wer da auch gerade so angesagt ist in oberen Card-Regionen. Nee, das wird wahrscheinlich, also hier wird er den Titel behalten. Ob er das Match gewinnt, ist eine andere Frage. Je nachdem, wie es aus, wie sie das Match verlaufen lassen. Und das wird dann vielleicht einfach diese Fehde BCC gegen Don Callis Family weiter befördern. Vielleicht wird da ja auch ein gewisser Herr Ospreay schon das Zünglein an der Waage sein, damit Das Powerhouse Hobbs könnte dieses Match sein. nicht gewinnt. Na genau, dass er, dass halt die restliche Family zu sehr eingreift und Osprey dann zum sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll hier, ich bin Ehrenmann und dann irgendwie, ich sag mal, Kyle Fletcher will Hobbs gerade irgendwas reichen, zum Beispiel den Titelgürtel, damit der damit zuschlagen kann. Und Ospreay, der den Titel ja selber schon gehalten hat, entreißt ihn den dann und Moxley zeigt dann irgendwie in dem Moment seinen Death Rider. Ja, also so würde ich es, glaube ich, Stand jetzt auch ungefähr mal so schreiben. Wie es dann genau aussehen wird, wird natürlich nur Dynamite uns sagen können. Wenn du jetzt nicht noch irgendwas zu der kommenden Dynamite oder zu Dynasty oder irgendwas anderem, worüber wir jetzt gesprochen haben, noch zu sagen hast, würde ich langsam zum Ende kommen. Sehr gerne. Also ich habe da jetzt nichts weiter bisher zu sagen. Und wie du schon sagst, das ist auch meinem Kenntnisstand nach das einzige Match, was jetzt für Dynamite bisher schon bekannt ist. Ansonsten war ja nur angekündigt zwischen Trent Barretta und Chuck Taylor die besagte Antwort. Darüber haben wir eben schon ausführlich genug geredet. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es bis zu diesem Punkt jetzt geschafft habt, müsstet ihr ja schon ungefähr eine Stunde 45 drin sein. Ich weiß nicht genau, wann wir angefangen haben, aber ungefähr diese Zeit müssen wir, glaube ich, jetzt haben. Wenn ihr bis zu diesem Punkt gekommen seid, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs lange Zuhören. Eine Stunde 45 ist natürlich wieder ein ordentlicher Klopper, aber auch für ein Pay-Per-View wie Dynasty auch würdig. Gut, dass wir nicht ausführlich über die ganzen Weeklies gesprochen haben. Ich wiederhole mich, aber trotzdem nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gerne wieder in der Elite Hour einschalten. Wir, in welcher Zusammensetzung auch immer, sind immer gerne für euch da. Euer AEW-Podcast des Vertrauens. Bis dahin versorgen wir euch natürlich weiterhin bei wrestling-infos.de mit allen möglichen Showberichten, News, sonstigen Artikeln und auch weiteren Podcasts zu anderen Promotions. Mein Name ist Stefan, ich bedanke mich fürs Zuhören und überreiche das letzte Wort an Thorsten. Tschö mit Ö.